Hallo und herzlich willkommen zu PeteCast. Heute ist, was ist denn eigentlich heute für ein Tag? Heute ist Mittwoch oder Donnerstag? Es ist auf jeden Fall 2017. Genau. Das ist Jahr, in dem wir mit der Trump-Regentschaft Kontakt aufnehmen. Genau. Es ist Mittwoch, der 3.1.2017. Ich befinde mich im Phonodrom, zum Glück auch diesmal nicht alleine, sondern ich habe eine nette Gästin da, und zwar die Elektra. Hallo Elektra. Hallo, heute mit etwas anerkälteter Stimme, von daher. Wir haben aber ja einige Versuche gebraucht, um zusammenzukommen. Erst warst du krank, dann war ich krank oder andersrum. Ja, und jetzt, das war nicht ganz so einfach, aber ich bin total... Wir sind hier. Wir sind hier. Und wir sind zusammen und wir sind beide in einem ansprechbaren Zustand. Das stimmt, ja. Wir haben es vor allem auch hier schön warm im Studio. Das heißt, wir haben heute die optimalen Voraussetzungen, für ein nettes Gespräch zu führen. Warum wollte ich dich als Gästin eigentlich gerne in meinem Podcast haben? Du bist eine faszinierende Person. Danke sehr. Das muss ich dir jetzt auch mal quasi mal ganz öffentlich sagen. Ich finde, das, was du bereits getan hast, das, was du tust, wie vielfältig du in verschiedenen Richtungen interessiert und Expertin bist, finde ich total faszinierend. Und was ich total super fand, ist dein aktuelles Buch, was du geschrieben hast. Ich kenne ja nur den Einleitungstext, aber das hat für mich so persönlich nochmal eine ganz neue Seite an dir entdeckt, die ich noch gar nicht richtig kannte. Und darum habe ich gesagt, ich muss dich unbedingt einladen. Das freut mich. Und um mit dir auch über die Themen zu sprechen, die abseits auch der Technik stattfinden. Du bist ja aber trotzdem ein sehr technologisch geprägter Mensch. Und ich denke, wir werden auch hier und da noch ein bisschen in Technik abdriften. Aber Technik und Philosophie liegt ja auch dicht beieinander. Ich habe ein sehr großes Interesse an Kommunikation und Naturwissenschaften. Was ich auf den Tod nicht ausstehen kann, ist magisches Denken, Wunderglauben. Okay, so alles, was im Bereich Esoterik und Co. geht? Genau, also ich meine, Leute, die mir erzählen, dass sie an das Leben nach dem Tod glauben, das ist irgendwie, da muss ich dann passen. Okay. Also ich meine, wenn schwarz gleich weiß ist, kann man dann noch logisch argumentieren? Also da ist doch gar keine Möglichkeit mehr. Also wenn das Ereignis, was das Leben beendet, der Übergang sein soll in das Leben nach dem Tod. Also ich sag dann zu diesen Leuten, das ist doch das Grausamste, was du dir vorstellen kannst. Wenn du dir vorstellst, du lebst unendlich. Mhm. Ich dagegen, ich höre einfach irgendwann auf. Ja. Und die Zeit, bevor meine Mutter und mein Vater sich zum ersten Mal begegnet sind, das waren Milliarden Jahre. Und ich habe mich nicht gelangweilt, ich habe mich nicht schlecht gefühlt. Die Zeit verging wie im Flug. Ja. Und danach wird es genauso sein. Wie, vielleicht ganz kurz zu deiner Person, kannst du vielleicht mal was zu deinem Hintergrund sagen? Also ich frage immer drei Fragen. Wo kommst du her? Wie siehst du aus? Und wie schmeckst du? Ja, ich hab's vernommen. Ich hab ja schon Podcasts von dir gehört. Tja, also wo komme ich her? Aus einem kleinen Dorf im nördlichen Schwarzwald. Echt? Du bist Süddeutsche? Ja, genau. Ich habe versucht, das zu verstecken, indem ich ziemlich akzentfreies Hochdeutsch spreche. Mhm. Allerdings aufmerksame Zuhörer kriegen es dann doch mit. Aus welchem Dorf kommst du aus dem Schwarzwald? Neuweiler, das heißt übersetzt New York. Neuweiler kenne ich sogar. Ja, aber es gibt mehrere. Also das ist ein, sagen wir mal, ein ziemlich generischer Name für einen Kaff. Ich kann dir auch genau sagen, warum ich das kenne. Gibt es eine Firma? Nein. Also ich gar nicht. Sondern ich komme noch ein bisschen, also ich habe Verbindungen auch in den Schwarzwald, noch ein bisschen südlicher. Hm. Ich bin großer Anhänger des Schluchsees und verbringe auch relativ viel Freizeit im Schwarzwald. Damit ist klar, dass du tatsächlich auch dieses Dorf wirklich magst. Genau. Weil das ist nämlich das am nächsten gelegen. Genau. Und der Punkt ist halt, ich fahre auch da viel Motorrad und dementsprechend kennt man halt Neuweiler vom Durchfahren. Ich habe da auch ziemlich viel Zeit offen. Sattel meines Motorrades verbracht. Und ich finde, die Region Schwarzwald ist extrem schön zum Entspannen und Ausspannen. Also ich nutze es immer ganz gerne, die Option, wenn ich mal von allem viel zu viel habe, gehe ich entweder aufs Boot segeln oder ich fahre in den Schwarzwald, in den Schluchsee und genieße einfach da die Ruhe und die Stille und einfach das Technologielose auch mal zu genießen. Meine Lieblingsstrecke, Rote Lache. Rote Lache, ja, genau. Kennst du? Ja, klar. Und genau, Da kommst du her. Wie bist du denn nach Berlin gekommen? Also wie ist das, also bist du jetzt nicht direkt von Neuweiler, New York nach Berlin, obwohl es ja sehr, sehr naheliegen würde. Neuweiler, Berlin, nein, da war noch ein Umweg. Ich habe mal studiert in Tübingen. Mhm. Und ja. Und Tübingen wurde dann auch zu eng und zu klein und war die Zeit der Nachwende. Es war schon so um die Wendezeit, habe ich mit dem Gedanken gespielt, aber ich war da noch sehr etabliert und hatte noch sehr viel Spaß in Tübingen. Und als dann irgendwie Tübingen für mich so keine neuen Abenteuer mehr offeriert hat, war damals die Frage, gehe ich nach Hamburg, gehe ich nach Köln oder gehe ich nach Berlin? Und gerade wegen der Nachwendezeit, wegen dem Konflikt Ost-West, also dem Zusammenbruch der beiden Systeme und die sich da vereinigen, war eigentlich klar, das ist so the place to be. Okay, und was hast du in Tübingen studiert? Ich war eingeschrieben für Soziologie und Pädagogik und es gab damals schon Numerus Clausus und das hat bei mir nicht gereicht. Aber für Soziologie gab es keinen und für Pädagogik allein gab es auch keinen und dann wollte ich irgendwie quer einsteigen. Ist aber nicht so gekommen, weil die Auseinandersetzung mit der Pädagogik, also um die Soziologie ging es mir eigentlich gar nicht, hat mich dann dazu gebracht, mein erstes philosophisches Buch zu schreiben, die Philosophie der Ekstase. Und da sind dann halt die Sachen eingeflossen, die sich so ja für mich ergeben haben am Anfang meines Studiums der Pädagogik. Da bin ich nämlich dabei gelandet, dass Menschen eine innere Stimme haben, also eine innere Sprache, durch die sie geleitet werden und durch diese glauben, sich selber zu leiten. Und das wurde dann der Gegenstand meines ersten Buches. Okay, das Studium hast du dann erfolgreich abgeschlossen? Nein, ich habe es erfolgreich abgebrochen. Das wollte ich hören. Nein, es ganz am Anfang in meinem ersten Semester gab es einen großen Streik. Also es war 88 auf 89 und es war noch kalter Krieg und es gab einen großen Studentenprotest. Es waren von einem Tag auf den anderen waren 8000 Studenten auf der Straße. Und in dem Zusammenhang wurde auch die Universität bestreikt. Und der Streik, der ist dann halt so, begann dann so im Wintersemester, hat dann noch funktioniert, so bis zu den Weihnachtsferien und im Januar hört er dann auf. Und dann wurde von mir verlangt, in einem Referat, ich hatte es vorbereitet, hatte es vor mir liegen und ich war gerade bereit, es zu halten. Und dann meint der Dozent, ja, es sind ja viele Stunden jetzt ausgefallen in unserem Seminar. Deswegen kann es dieses Semester keine Scheine geben. Also und ihr habt die Möglichkeit, entweder die verloren gegangenen Stunden nachzuholen, vor, während oder nach den Semesterferien. Und dann meinte ich, okay, also bevor ich jetzt hier mein Referat halte, muss ich sagen, Leute, dafür haben wir nicht gestreikt. Und dann gab es eine wilde Diskussion und dann habe ich mein Referat eingepackt und bin gegangen. Okay. Und dann war die Studienzeit für dich vorbei. Und genau, und davor gab es halt so Erlebnisse, aber die, ich weiß nicht, übergreifen dann vor wahrscheinlich. Ich habe dann gemerkt, ich kann an diesem Institut eigentlich nichts lernen. Ich bin dann schon an die Grenzen meiner Professoren gestoßen, sage ich jetzt mal ganz arrogant. Und habe gefunden, also ich, das wird nichts. Und das war dann die Zeit, wo du nach Berlin gekommen bist? Nee, das war die Zeit, wo ich dann halt angefangen habe, so sehr intensiv in der Alternativszene von Tübingen zu leben. Und ja, ich habe dann alles Mögliche gemacht. Ich habe dann angefangen, Fahrräder zu bauen, Liegeräder. Ich hatte einen Freund, der war ein Fan von HPV, Human Powered Vehicles. Heute etabliert sich das einigermaßen oder ist schon etabliert. Also jetzt einen neuen Freund hier in, also ist jetzt keine Beziehung, sondern das ist ein Pärchen, die haben einen Laden in Friedrichshain, die verkaufen alles, was Liegeräder oder Liegedreiräder sind. Und ja, das hat mich interessiert irgendwie halt mit Muskelkraft und dann kam auch noch die Sache mit Elektromotoren, dann habe ich angefangen, Elektroantrieb für Fahrräder zu konstruieren. Ja, neben den mit dem ersten philosophischen Buch, mit dem ich versucht habe, irgendwie so ein bisschen die Gesellschaft zu verändern. Ich war wohl zu sehr auf Krawall gebürstet und ich bin es immer noch. Wie kommt das? Philosophie und Technik, die so dicht bei dir beieinander liegen. Was hat dich denn da so geprägt? Technisch und philosophisch kam es aus dem Elternhaus, aus dem Freundeskreis, aus deiner Umgebung? Ich komme ja aus dem Schwarzwald und landschaftlich ist das sehr schön, ja. Aber menschlich ist das unheimlich öd. Also gerade die Gegend, wo ich herkomme, die ist geprägt vom evangelischen Pietismus. Hm. Also eine evangelische Frömmlichkeit, also sehr, sehr komische Arbeitsethos. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Calvinismus. Mhm. Der Calvinismus ist ähnlich engstirnig. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, also ich habe jetzt nicht in Holland gelebt, aber die pietistische Erziehung, die ich da erlitten habe, die hat mir eigentlich völlig gereicht. Also das sage ich immer wieder gerne, das hören natürlich religiöse Menschen nicht so gerne. Mir wurde als Kind erzählt, ja, du hast einen unsichtbaren Freund, mhm, und der passt auf dich auf und der beschützt dich. Der hört auch alle deine Gedanken, mhm, und du musst immer tun, was der sagt, und dann wird dir im Himmel eine extra Wurst gebraten und der passt auf dich aus, ja, dann sorgt dafür, dass du Glück hast, weißt du? Und damit ich das habe, diesen himmlischen Support, musste ich nur irgendwie Gedanken denken, die gar nicht meine eigenen waren, mhm, und Gefühle haben, die nicht aus mir kamen, mhm, sondern die ich haben sollte, mhm, weil ich sie haben wollte. Und dass ich sie haben wollte, das wurde mir suggeriert, dass ich das eben muss. Ne? Mhm. Also du musst Gott lieben, du musst Jesus lieben. Und mit diesem Upgrade-Package, dieses besonderen Supports, kam aber auch diese totale Überwachung. Mhm. Ja, diese Überwachung, dass quasi der allmächtige Herrgott, der dich liebt, aber vor dem du dich gleichzeitig auch fürchten musst, ja, also dem du Ehrfurcht entgegenbringen musst, also du musst ihn ehren und fürchten, der überwacht dich natürlich auch. Also du hast nicht mal in deinem Kopf die Freiheit zu sagen, was du willst, weil das hört er ja auch. Mhm. Ja, also was du tief in deinem Herzen sprichst. Vulgo, heute würde man jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass man im Herzen spricht, sondern man spricht ja dann im Vorderlappen des Großhirns, also ja, im Inner Speech Network, sagt Charles Fernyhoff, ein Psychologe aus England. Ja, also das bleibt dem Herrgott und seiner Rachsucht nicht verborgen. Und das hat so lange angehalten, bis ich 12 war. Und da fing ich schon vorher an, so kritische Fragen zu stellen im Religionsunterricht und in der Sonntagskirche, mhm, wo übrigens die Mädchen und die Frauen immer noch mit Kopftuch reingegangen, mhm, sind. Also von wegen Kopftuchverbot. Ja, genau. Es war nicht der Islam. Ich weiß, ja. Das war in Deutschland, gerade in so den ländlich geprägten Regionen, ja gang und gäbe. Ne? Pietistische Christen, ja. Genau. Ja, jetzt habe ich mir leider mich verdaddelt und habe den Satz nicht zu Ende gebracht. Das ist gar kein Problem. Du hast dann kritische Fragen gestellt, natürlich in... Genau, also warum der Gott der Einzige ist und warum der Wahre ist und wenn er wichtige Dinge uns mitzuteilen hat, warum tut er das dann nicht selbst? Genau. Sondern braucht so diese Sprachreue, dieses Netzwerk dazu und die genau, ganze Infrastruktur. Genau. Ne? Total absurd. Ich meine, es ist unheimlich wichtig, dass ich jetzt weiß, was er von mir will, aber er sagt es mir nicht selber. Mhm. Er könnte mich ganz einfach davon überzeugen, aber schickt sein Bodenpersonal und das mit dem Bodenpersonal, was nicht stimmt, ich glaube, das habe ich ziemlich schnell mitgekriegt. Mhm. Ja. Okay, mit 12 habe ich aufgehört zu glauben, da ist mein Vater gestorben. Und da geriet ich dann intellektuell in die Theodizee. In die was? Die Theodizee. Was ist dann das? Ja, gut, also du lernst einen neuen Begriff. Und ja, dann, genau, ist total. Ich finde einige deiner Zuhörer auch. Die Theodizee ist das Problem, wenn Gott gut ist, ja, warum lässt er dann also schlechte Dinge geschehen? Ja. Weil er weiß ja, dass sie existieren. Mhm. Ist er allmächtig und gut? Und gütig und allwissend, dann ist das nicht möglich, weil er weiß davon, er ist gütig, mhm, und er kann es ändern. Aber er tut es nicht. Mhm. Warum tut er es nicht? Ist er nicht gütig? Weiß er nichts davon? Ist er nicht allmächtig? Mhm. Und die Theodizee ist ein ganz einfaches, logisches Argument, was sehr alt ist. Epikur hat das schon gebraucht und vielleicht auch schon Leute vor ihm. Ich weiß es zumindest von Epikur. Ja, also wie ist das mit diesem Gottesbild in Einklang zu bringen oder mit der göttlichen Gerechtigkeit? Es gibt Leute, die glauben an die göttliche Gerechtigkeit. Das heißt, jeden Menschen, dem es schlecht geht. Gibt es aus einem bestimmten Grund. Gibt es einen bestimmten Grund. Mhm. Und besonders wahnsinnig wird es, wenn du in der Wikipedia mal Theologie nach Auschwitz suchst, mhm, dann wird es komplett irre. Also wenn du dann siehst, wie das Judentum und das Christentum den Holocaust deuten. Also es gibt orthodoxe Juden, die sagen, hat sich das Judentum selber zuzuschreiben, mhm, also weil sie vom richtigen Weg abgewichen sind. Also der Artikel ist wirklich... hinterher braucht man mindestens einen starken Schnaps. Mhm. Also wenn das Hirn noch funktioniert, weil das schlägt einem so auf den Magen, aber es gibt natürlich auch Leute, da ist das Hirn irgendwie nur noch eingeschränkt, funktionsfähig, die kommen wahrscheinlich ohne Schnaps aus. Das glaube ich, ja. Okay. Jetzt sind wir ja so in deiner... Du bist nicht dazu gekommen, deine drei Fragen zu stellen. Deine wir sind noch... Moment. Also es gibt ja, wenn du bestimmt einige Fragen vorhin schon gehört hast, gibt es zu den drei Fragen gibt es ganze Sendungen, dann kommen wir gar nicht aufs Thema. Und es gibt zu diesen drei Fragen drei Sätze und dann geht es mit dem Thema weiter. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ja auch total schön. Wir haben ja heute ein eher philosophisches Thema im Petto und dementsprechend ist es, passt es total gut dazu. Also ich finde da... Wenn wir die drei Fragen bis zur Sendung, bis zum Sendungsende irgendwie gerade so schaffen in 3 bis 4 Stunden. Das verspreche ich, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, du bist aber immer noch im Schwarzwald. Und bist immer noch nicht da ausgebrochen aus diesem ganzen System? Doch, da bin ich schon ausgebrochen. Da habe ich dann angefangen, in der Wagenburg zu wohnen, meinen eigenen Strom zu machen. Ja. Wie kam diese Technikaffinität? Wann hast du das gemerkt? Meine Freundin sagt, du bist ein hungry brain. Ja. Also, es geht einfach, ich brauche Input. Und das fing damit an, ich habe irgendwie ab der Grundschule erst irgendwie die Dorfstudels, die Bücherei durchgelesen. Mhm. Also alles, was da gab irgendwie. Habe alles Mögliche gelesen. Wie gesagt, vor allem Naturwissenschaften und so. Und wir hatten Funkgeräte in unserem Betrieb. Und ich fand das einfach faszinierend, dass man einen Metallstab in die Luft hält. Und ohne irgendein Medium, also einfach nur durch den Raum, übertragen sich dann Stimmen. Das war so ein Faszinosium. Und dieses Faszinosium zu verstehen und zu beherrschen, das hat mich einfach unheimlich gereizt. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwann mit 14 für die Amateurfunk-Lizenzprüfung zu lernen. Ich habe dann in der Kreisstadt angefangen, die Bücherei, also die naturwissenschaftlichen Bücher, die mich interessiert haben, irgendwie durchzulesen. Rothammels Antennenbuch und so Zeugs. Und also es war noch nicht die Zeit der Computer. Computer waren damals noch so Maschinen, die tauchten in Filmen auf, die waren irgendwie mal meistens unheimlich. Die hatten diese großen Tonbänderspulen, diese Magnetspulen, die sich gedreht haben. Sich in eigenen Gebäuden befunden und so weiter. Aber das ist ja genauso, auf den Punkt wollte ich hier raus, weil ich weiß ja, dass du über die Funktechnik sozusagen sich bei dir den Technikhorizont so stark geöffnet hatte. Ja, Funktechnik, damit einhergehend natürlich Elektronik. Ja, weil man hat ja damals früher alles selbst gebaut, gell? Genau, einen Computer hatte ich zwar, ich hatte aber leider nur einen C16, C64 konnte ich mir nicht leisten und es erwies sich als Sackgasse. Ich habe dann halt selber ein bisschen Basic-Programme da drauf geschrieben und dann habe ich abgesehen von der Elektronik und der Nachrichtentechnik mit Computern eigentlich nichts mehr gemacht, bis ich mir dann irgendwann mal einen Laptop gekauft habe, also mit einem Intel X 86 i386 25 hatte ich dann. Also 25 MHz für alle, die jetzt genau. Nicht ganz so... Und ohne mathematischen Co-Prozessor, genau, mit 2 MB RAM und das kam dann mit DOS 5.1 oder 5.0, okay. 5.0, genau. Und dann habe ich mit Word... Das heißt aber, wenn du 386er-Area eingestiegen bist, bist du relativ spät zu deinem ersten Personal Computer gekommen, also jetzt abgesehen vom, also jetzt auf x86er Basis. Genau, und es war damals auch wirklich für mich nur eine Schreibmaschine. Ja. Und zwar war das so, ich hatte dann halt mein erstes Manuskript auf der Adlermaschine meiner Mutter getippt, also mein Vater war damals schon tot und es war total mühselig. Ich wollte halt irgendwie was Druckreifes produzieren, was nicht aussah wie ein Punk-Fanzine. Okay. Und Kopiermaschinen gab es halt mal schon massenhaft. Für 10 Pfennig pro Seite konnte man kopieren. Mhm. Und so habe ich dann halt irgendwie mein erstes Manuskript getippelt, habe es dann irgendwie hoffnungsvoll an Verlage geschickt. Dann gar nichts oder irgendwie Standardabsagen bekommen. Und wollte es dann weiter ausbauen. Und ich fand einfach diese größte Freiheit. Du kannst auf dem Computer, du kannst einfach wie wild in die Tasten hauen, kannst Copy and Paste, du musst nicht darauf achten, dass du irgendwie fehlerfrei tippst oder hinterher mit diesem Tippex hantieren. Und da war einfach der Wunsch tierisch groß, irgendwie einen Rechner zu haben, wo man auch einen Drucker anschließen kann, wo man Dateien austauschen kann. Das konnte der C16 alles nicht. Das war eigentlich nutzlos für den Zweck. Und ich kannte jemanden mit einem Amiga 500, einen Programmierer, der hat am Mathematischen Institut in Tübingen gearbeitet. Und wenn der zur Arbeit gegangen ist, habe ich an seinem Rechner gearbeitet, durfte ich bei ihm in die Wohnung und habe da ja die erste Auflage von der Philosophie der Ekstase geschrieben. Mhm. Ja, und dann war natürlich irgendwann der Wunsch, eigenes Gerät zu haben. Und als ich es mir leisten konnte, habe ich mir dann halt einen Amstrad-Laptop gekauft. Ja, mit Support. Und den brauchte ich dann tatsächlich auch. Dann kam der Techniker in die Wagenburg und hat den Rechner in meinem Wagen abgeholt und ihn auch wieder repariert zurückgebracht. Das war nicht sehr gut. Hat mir gut gefallen. Okay, das heißt, da ist dann Technologiebegeisterung ist dann immer mehr aufgelebt, also wurde auch dadurch befeuert, gell? Weil halt jetzt die Möglichkeit auch selbst zu gestalten mit so einer offenen Plattform wie ein Personal Computer war natürlich auch ganz andere Sachen möglich. Wie gesagt, Technologie habe ich vorher gemacht. Mhm. Mit Lötkolben und analogen oder später dann auch digitalen Multimeter. Habe dann angefangen, Steuerungen und Regelungen zu bauen. Photovoltaik-Systeme, mhm, habe ich dann die Regelelektroniken selber konstruiert. Habe dann Solarladeregler, Tiefentladeschütze, Maximum Powerpoint-Tracker, weil die gab es damals nicht preiswert zu kaufen. Ja. Und ja, aber eigentlich wollte ich irgendwie mit dem bekannt werden, was ich da an Philosophie geschrieben habe. Ist auch ein Projekt, was ich immer noch verfolge. Okay. Aber leider ist irgendwie so diese technischen Sachen, die für mich mehr so Unterhaltung und Ausgleich sind. Zur Philosophie? Genau, oder ja, zu dem, was mich im Wesentlichen interessiert. Damit habe ich irgendwie relativ problemlos Erfolg gehabt. Also dass Leute sich dafür interessieren, Leute die Sachen, die ich mache, gut finden. Die Philosophie fanden sie nicht so gut, die fanden die meisten eher verstörend und abschreckend. Und von daher, mach dich auf etwas gefasst. Ich bin auf alles gefasst, glaube ich. Ich muss mich mal an dem Tisch hier festhalten. Okay. Ja, passiert. Produktiver Husten. Genau, produktiv. Gutes Zeichen am Ende einer Erkältung. Genau. gut. Kommen wir mal zu deiner Zeit in Berlin. 88, 89, die Umsiedlung, war das direkt von? Nee, ich bin 96. Okay, 96. Erst, ich habe leider also die unmittelbaren Nachwendejahre habe ich verpasst. Okay. Also ich habe erst noch 6 Jahre in Tübingen gelebt, mhm, und bin dann 96, bin ich nach Berlin übergesiedelt. Mhm. Wollte dann erst in eine Wohnung wohnen und habe gemerkt, das geht nicht. Mhm. Das ging gar nicht irgendwie. Das soziale Leben in der Gemeinschaft, das hat mir total gefehlt. Ich hatte dann auch so schräge Menschen mit im Haus und tja, dann bin ich wieder in der Wagenburg gezogen, okay, in Berlin. Und dann bin ich halt hier Wagenburg-Szene geworden. Mhm. Ja, und dann habe ich den CCC kennengelernt. Wann war das? Das war so relativ spät, ich glaube es müsste 99 oder so gewesen sein, als ich dann zum ersten Mal in der Marienstraße aufgeschlagen, mhm, bin. Und dann hast du gedacht, endlich normale Leute? Genau das, endlich normale Leute, endlich Leute, die auch so einen komischen Tag-Nacht-Rhythmus haben, die auch so morgens um 4 sagen, so what, ich muss jetzt nicht ins Bett gehen, weil es 4 Uhr morgens ist. Oder die es gar nicht sagen, sondern sie einfach machen und die freundlich waren und tolerant und intelligent. Also das war wirklich eine neue Heimat. Mhm. Also es war so, ja, das wärmste menschliche Klima oder mit das wärmste menschliche Klima, was ich in meinem Leben kennengelernt habe. Mhm. Ja. Und von daher. Man glaubt es gar nicht, gell? Dass diese Szene, also für Leute, die jetzt die Szene nicht kennen und die Außenstehenden sind, das sind halt oftmals das Gefühl, das sind halt Nerds, die haben soziale Probleme, also sind konfliktscheu, sind menschenscheu, die brabbeln so ein bisschen vor sich hin. Aber jetzt gerade 99, der Club war ja auch extrem diskussionsfreudig, willig, war ja auch teilweise auch extremer, auch in den einzelnen Leuten, die Meinungen vertreten haben. Also das war, ich finde, heutzutage ist es so ein bisschen glatt gekämmt. Früher war das ja noch bedeutend, die Meinungen viel, viel weiter auseinander, gab viel, viel mehr extreme Pole innerhalb des Clubs. Das ist ja mittlerweile, hat sich das, glaube ich, mein Empfinden, hat sich das eher so ein bisschen wieder Richtung Mitte sortiert. Ja, ich meine, ich glaube, das ist halt wie bei jeder Initiative oder Bewegung, die irgendwann größer wird, dass sie dann halt immer mehr so, in gewisser Weise verwässert. Ja, ich hätte jetzt das Wort Einheitsbrei verwendet, aber verwässert ist auch. Das ist halt so, du hast am Anfang irgendwie ganz wenige Leute, die auf eine bestimmte Idee kommen und die sich dann zusammenfinden, die halt schon auch irgendwie besondere Charaktere sind, die auch streitwütig sind und auch sich halt vertreten. Und gerade in letzter Zeit ist halt auch so, wird immer wieder die Diskussionskultur irgendwie erörtert. Und es geht halt darum, möglichst vielen Leuten den Einstieg möglichst leicht zu machen, die nicht vor den Kopf zu stoßen und so. Und ja, das ist nachvollziehbar, das ist auch erstrebenswert. Und vor allem, wenn halt auch so eine männliche Dominanz, die es definitiv im Club auch gibt, wenn die weniger wird. Was sie momentan auch weniger wird. Also es ist ja so, dass Frauen auch zum Club finden und da auch ihre Gestaltungsmöglichkeiten ausnutzen und machen und tun. Also ausnutzen klingt so negativ, aber ich meine das im positiven Sinne, dass man da jetzt das wirklich so durchdringt. Auch. Dass es genutzt wird, also statt ausnutzen, dass es einfach genutzt wird, also dass es sich auch anders öffnet. Also ich bin sehr freundlich empfangen worden. Also das war wirklich sehr gut. Und ich habe damals auch extrem wenig Geld gehabt. Also ich war irgendwie auch gern gesehen, eine Gästin, auch obwohl ich nicht Mitglied war. Also das hat für die Menschen da keine Rolle gespielt. Das hat einfach gepasst. Ich war halt auch nicht kontaktscheu. Ne? Ich bin halt einfach rein und man stellt halt fest, okay, das sind interessante Leute. Man lernt sich kennen und hat interessante Interessen und interessiert sich dafür. Und ja. Was war so der erste Kontakt? Welche Person war so dein erster Kontakt im Club? Also an wem bist du da als erstes gekommen? Ja, das ist wie gesagt alles schon ein bisschen her und ich tue mich auch ein bisschen schwer, mich da bei Jahreszahlen festzulegen. Ach, nichts so Jahreszahl, aber so gibt es da, wo du sagst, oh, durch den habe ich diesen Club besser kennengelernt und mit dem hatte ich das erste beste Gespräch oder. Ja, ich glaube, also Dennis zum Beispiel. Arendt. Ja. Ja. Also nagel mich nicht drauf fest. Nee, tue ich auch nicht. Und ich meine, ja, mein Gott. Ich habe auch Leute kennengelernt, die waren damals 15 oder später kennengelernt, die waren 15, die sind jetzt irgendwie da. Ja, es ist lustig, dann auch so eine Weile irgendwie sowas mitzuerleben. Und wenn manche Leute dann sagen, ja, im Club, das läuft dann alles scheiße und so, dann sage ich immer, ach Gott. Der Club verändert sich halt auch, ja? Verändert sich auch und ich sag dann auch immer, hey, das ist hier verdammt gut. Ja, ich glaube, das ist teilweise. Du beschwerst dich auf hohem Niveau. Ich wollte gerade sagen, genau. Ich glaube, viele Leute kennen das vielleicht auch anders, aber die Entwicklung und dadurch die Effekte, die da provoziert oder hervorgerufen werden oder die Richtung, die da eingeschlagen wird, das ist ein Produkt einer jahrelangen Basis, das ist ein Produkt einer jahrelangen auch ständigen neuen Erfindung also des Clubs, sich selbst, der Umgebung, die Einflüsse, die da reinkommen. Also man kann halt nicht verlangen, dass der Club genauso ist wie vor 20, 25 Jahren. Das wäre auch ein Fehler. Es wäre Stillstand, aber andererseits muss ich auch sagen, es ist nicht jede Entwicklung ist gut. Natürlich. Ja, also nur weil sich etwas verändert, ist es nicht ein Weg zum Positiven. Genau. Also ich meine, die Welt wird sich 2017 auch wesentlich verändern. Ich glaube aber nicht, dass es zum Positiven sein wird. Also die Weichen sehen leider nicht so gut aus. Ich entschuldige, wenn ich irgendwie jetzt irgendwie ein bisschen Galle in den Wein kippe. Nicht auf den Club bezogen. Nee, nee. Also ich meine, das ist, ich denke auch, die Effekte dieser Veränderung, jetzt nicht gerade auf der klassischen Weltkarten- oder Landschaftsansicht nach links und rechts gucke, in die zwei großen Mächte hinein, das gibt da schon bestimmt dieses Jahr interessante Phänomene. Man merkt ja jetzt schon, wie das schon beginnt und die auch implizit ja Eigenschaften oder Abrieb auf dem Club haben. Ja, also wird jetzt diskutiert, wer hat welche Wahl manipuliert, welches Land das andere. Und es wird vom Cyberkrieg geredet. Ich meine, es wird wahrscheinlich immer mehr Bestrebungen geben, irgendwie, dass Leute hier als Cybersoldaten rekrutiert werden. Ja. Und dann in den sogenannten Cyberkrieg ziehen. Ich meine, Cyber. Also, ich finde ja, dass man Cyber ausspricht, total schlecht. Ist ja ein deutsches Wort, sollte eigentlich Kyber ausgesprochen werden. Dann klingt es auch viel verniedlichter. Ich finde, Cyber, das klingt so, das ist so aggressiv. Cyber, das und Kyber, das klingt so ein bisschen niedlich. Darum wundert mich das, dass in der Sprachgebrauch nicht das verniedlichste Wort genommen wird, sondern immer dieses harte Kampfwort. Und man zieht ja auch nicht in den Krieg, man hat ja eine Situation. Ne? Das ist du ja weißt, dass die Deutschen gerne Anglizismen erfinden. Das stimmt. Beamer, Handy, ja. Die meisten Leute verstehen nicht, dass das deutsche Erfindungen sind. Ja. Ja, ja, es werden ja für das Cyber wird ja sogar Organisationen gegründet und richtig viel Geld in Personentechnik investiert, um da. Da mischt sich so, die Amerikaner haben einen guten Ausdruck dafür, jumping to conclusions. Mhm. Also irgendetwas passiert und dann springen die Leute zu falschen Schlussfolgerungen. Mhm. Also sie springen dahin und dann wird Russland beschuldigt, dann wird der beschuldigt und dann kommen noch irgendwelche Spin-Doktoren hinzu. Mhm. Ich meine, Julian Assange ist ja sicherlich sehr umstritten, aber zum Beispiel der Guardian-Bericht, in dem gesagt wurde, er hätte ausgesagt irgendwie, es gäbe keine Leaks von WikiLeaks über Russland oder kaum welche wäre, weil es da so eine tolle Gesellschaft wäre. Das stand im Guardian drin und es war erstunken und erlogen. Muss ich auch verlinken, ich bin hier ein bisschen am Mittippen, dass wir das... ja, ne, wunderbar, es ist gut, dass du hier die Bürokratie machst und die Shownotes. Ja, das ist... So ein Abbild, die Jumping to Conclusion ist einfach ein Teil der amerikanischen Kultur. Ich habe ja 10 Jahre in einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet und das, was sich in der Politik widerspiegelt, spiegelt sich im Kleinen auch in der Privatwirtschaft wieder. Wenn ein Problem da ist, ist es halt relativ häufig so, dass die Leute dann, also das ist gar nicht akzeptiert, mal über die Sache nachzudenken, das Ganze zu erörtern, zu überlegen und dann zu handeln, sondern man verlangt eigentlich sofort direkt immediate reaction, Actionplan, was machen wir, ja? Alles gleich gleich aktivieren, um da dieses Problem irgendwie zu lösen oder einzuschränken. Das ist dann das negative Wort Aktionismus. Genau. Das ist negativer Aktionismus. Es gibt ja positiven Aktionismus. Ja, also Aktivität entfalten, genau. Etwas unternehmen, nicht resignieren. Genau. Aber im Gegensatz dazu steht halt einfach so blindlings mit der Schrotflinte rumballern, mit dem Fernglas in den Nebel schauen. Das ist ja auch ein Stück weit der amerikanischen Kultur. Also halt erst schießen, dann fragen. Aber tut mir leid, du machst es dir so einfach, wenn du sagst, wenn du das vor allem die Amerikaner als Paradebeispiel dafür anführst, das ist hier den Leuten auch nicht fremd. Definitiv, ich kann es halt nur vielleicht da besser beurteilen, weil ich halt jahrelang in diesem System das so miterlebt habe. Dir ist es da augenfällig. Geworden, genau. Und dementsprechend kann ich das halt aus dieser Erfahrung halt nur berichten, wie ich das halt wirklich am Anführungszeichen am eigenen Leib sogar verspürt habe, wie das da so läuft. Und darum verstehe ich halt ganz, ganz viele Reaktionen auch in der Gesellschaft, sprich in der Politik, warum die Amerikaner das so tun, weil sie es so tun. Das hat mir da so ein bisschen geholfen, das einfach auch aus einem größeren Blickwinkel zu sehen. Da sehe ich halt ein Defizit, was in der menschlichen Psyche heute universell ist. Mhm. Also es ist allgegenwärtig. Ich habe selber keine Kinder. Mhm. Es ist ja so, dass manche Eltern versuchen ja ihren Kindern so gewisse Lebensweisheiten mitzugeben. Ich würde das auch machen. Ich würde meinen Kindern eine Lebensweisheit mitgeben. Mhm. Welche wird das? Und die wäre, antworte nicht auf deine inneren Stimmen, sonst gerätst du in die Sackgasse einer kognitiven Endlosschleife, in der die meisten Menschen gefangen sind. Auch die meisten erwachsenen Menschen. Sieh dich um. Das würde ich meinen Kindern sagen. Das Problem ist, das könnte man Kindern sagen. Und da ich ja keine eigenen Kinder habe und ich glaube, andere Erwachsene würden es auch nicht gut finden, wenn ich denen ungefragt meine Lebensweisheit ihren Kindern übertragen würde. Aber den Erwachsenen habe ich eine etwas andere Botschaft, die bezieht sich auf das Gleiche, ist ein bisschen abgewandelt und Erwachsenen sage ich Folgendes. Du kannst die Stimmen in deinem Kopf nicht ausschalten. Aber wenn du aufhörst, ihnen zu antworten, dann werden sie immer leiser und eines Tages stellst du fest, dass sie weg sind. Schreib das mal mit für dein Zitat. Ja, ich suche halt so nach goldenen Worten und darfst du gerne. Ja. Auch kein Copyright drauf. Also ich versuche im Prinzip, ich finde es so schön im Englischen diesen Ausdruck, to cast a spell. Mhm. Also to cast a meme. Also ich habe so die Hoffnung, diese kognitive Endlosschleife, die bei den meisten Leuten im Kopf sitzt, dass man die unterbrechen kann. Genau. Genau. Und also nicht wie neurolinguistische Programmierung. Menschen versuchen anders und neu zu programmieren. Also du musst mehr produzieren, du musst mehr leisten. Mhm. Du kannst schön und, ja, und aufregend sein, wenn du nur dir bestimmte Dinge suggerierst. Bei Mr. Robot, zweite Staffel, wird das sehr schön aufs Korn genommen. Die, ich weiß nicht, wie sie heißt, diese blonde Frau, die. Die bei der Evil Corporation arbeitet. Genau, und die dann sich auch dazu verleiten lässt, diese CD dann da einzulegen und sich da in große Schwierigkeiten bringt. Aber hey, jetzt sind wir aber dabei, Sachen aus einer Serie zu verraten, die vielleicht Leute noch gucken wollen. Spoiler Alert. Genau, also Spoiler Alert. Und sie macht das ja extrem. Sie spielt sich das halt ein, so nach dem Motto, wenn ich mir mit der Stimme im Kopf gut zurede oder mir gut zureden lasse und das dann runterbete, dann werde ich ein besserer, erfolgreicherer Mensch. Und im Prinzip sieht man ja auch sehr schön, wie sie da entkernt wird dadurch. Und in gewisser Weise passiert das eigentlich allen Menschen. Alle Menschen versuchen sich durch ihre innere Sprache zu beherrschen und sich zu verbessern. Aber in Wirklichkeit geht es auf dieser Welt nicht darum, besserer Mensch zu werden. Ja, zumal dieses Ideal von besserer Mensch, das man dadurch erwirbt, dass man sich durch eine innere Sprache manipuliert und glaubt, es wäre im eigenen Sinne. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Also da bin ich, heute könnte ich sagen, Taoistin. Ich habe vor einem Jahr oder so den Taoismus kennengelernt und finde, dass der Taoismus im Prinzip das irgendwie vorweggenommen hat, was ich in meinen philosophischen Büchern schreibe. Das ist also nicht so, dass ich beim Taoismus abgeschrieben hätte, sondern ich habe halt einfach irgendwann entdeckt. Das passt ganz gut. Oder das ist hat vor 2500 Jahren jemand irgendwie schon versucht zu sagen und in seinen Worten oder in ihren Worten, man weiß es nicht, versucht auszudrücken und das ist schon, war schon relativ gelungen, aber hat es leider in 2500 Jahren nicht geschafft. Das so zu, dass andere das auch mit durchdringen. Ja, genau, es ist nicht so fulminant geworden, dass es sich über die ganze Welt verbreitet und tatsächlich diese Entwicklung gemacht hätte. Und ich bin jetzt verrückt genug, irgendwie zu sagen, man sollte es nochmal versuchen. Mhm. Ja, weil Taoismus ist ja auch die Lehre des Weges, das heißt, das bedeutet ja auch, ein Weg ist ja, kann ja auch endlos sein. Ja, ich meine, also ich finde, für mich ist der Taoismus relativ klar. Also das Prinzip des Taoismus bedeutet, ist Wu Wei, Wu Wei, und das bedeutet Anstrengungslosigkeit. Mhm. Und die Taoisten bringen es dann so mit so Sätzen zum Ausdruck: Der Schwan muss nicht jeden Tag baden, um weiß zu sein. Mhm. Ja, also du musst dich nicht mit dem Gedanken quälen, wie werde ich ein besserer Mensch oder wie bin ich ein guter Mensch, sondern wenn du bist, wer du bist, dann bist du, entsprichst du vielleicht nicht irgendwelchen Kategorien, aber du bist, wer du selber bist und nicht irgendetwas anderes. Und die Kategorien gut, böse, gut, schlecht, das sind Bedingungen der Sprache, die wir haben, um über die Welt zu kommunizieren. Aber es ist nicht der Leitfaden für ein Individuum. Ja. Aber ich meine, wie gesagt, der Taoismus, das ist sehr alt und wir sind ja modern und ich kann ja auf Wissen zurückgreifen und dazu auch selber beitragen. Und letztendlich, wir haben ja dieses Buch vor mir liegen oder vor uns liegen, die Philosophie des Nichtdenkens oder der kleine Homunculus möchte bitte im Vorderlappen des Großhirns abgeholt werden. Den Untertitel sollte man sich, wie gesagt, vorstellen mit der Akustik einer weiblichen Stimme, die eine Bahnhofsdurchsage macht. Also großer Hall, großer Raum. Großer Hall, so eine Stimme, die halt so vorliest, wie das Kind wurde an der Rezeption abgegeben. Genau. Ein verantwortliches Elternteil sollte sich doch bitte darum kümmern. Genau. Genau. Um den kleinen Homunculus, der da im Vorderlaten des Großhirns sitzt. Und dann sind wir jetzt bei der Philosophie. Mhm. Noch zwei Fragen haben wir aber. Gut, so schnell kommst du da jetzt nicht raus. Okay, also die erste, wo komme ich her? Die zweite, wie sehe ich aus? War genau, das? Wie siehst du aus? Also wir sind ja im Podcast, ist ja ein... Also wir sind beide nackt am Mikrofon. Genau. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil es ist ja nur akustisch. Ja, 90, 60, 90 und also goldblond und ihr wisst schon, das stimmt leider alles überhaupt nicht. Gott, ich soll mich beschreiben, ich bin 1,70 groß, ich habe weißgraue Haare, also ich sage immer, ich bin blond, aber meine Freundin besteht darauf, dass ich doch eher weiß bin. Ja, relativ burschikoses Auftreten, glaube ich. ich kann Motoren zerlegen und wieder zusammenbauen und was so anfällt. Ich finde es mal total faszinierend, wie sich Leute immer selbst beschreiben, weil es ist immer so unterschiedlich und vielschichtig. Manche beschreiben sich wirklich rein optisch, manche wirklich über ihre Skills, andere über ihre eigene Selbstdarstellung oder Selbstwahrnehmung, andere über die Wahrnehmung und Darstellung, die ihnen andere beigetragen haben. Das ist immer, die Frage klingt immer so banal, aber Ich fühl mich nicht kompetent, die zu beantworten. Lässt lieber andere über dich beschreiben? Genau, ich gehe durch diese Welt und andere nehmen mich wahr. Ich kann im Prinzip mich selber schlecht beschreiben. Ich kann vielleicht sagen, was andere Leute über mich sagen, weil die mich spiegeln. Mhm. Weil Selbstreflexion zum Beispiel ein ganz wichtiges Ding in der Erziehung und Pädagogik und so weiter. Selbstreflexion ist eigentlich Quatsch. Weil Selbstreflexion ist auf doppelter Ebene selbstreferenziell. Selbstreflexion setzt voraus, du nimmst einen Standpunkt an von außen, den du gar nicht haben kannst, weil du natürlich immer genau. Von dir selbst eingenommen bist. Und dann stellst du dir, das ist das erste Level der Selbstreferenzialität. Das zweite Level ist, du stellst dir vor, was man von diesem Standpunkt aus sieht, was du nicht siehst. Ja? Also das ist in doppelter Hinsicht selbstreferenziell. Und also alles, was dabei rauskommt, wenn du solche geistigen Spagate machst, ist Quatsch. Das ist, in deiner Welt erzählst du dir deine eigene Welt. Das ist halt so, was so passiert, gell? Ich habe das auch in dem Buch, kommt es an einer Stelle vor. Es gibt diesen berühmten Satz, gib mir einen Hebel, der lange genug ist und einen Angelpunkt und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Und es fehlt am Angelpunkt. Die Sprache als Hebel, ja, also sprachliche Vorstellungskraft, was wir so im allgemeinen Sinne Bewusstsein nennen, das wäre der Hebel, aber es gibt den Fixpunkt nicht. Also genau. Und aber die Leute leben in dieser Illusion, in der Illusion, sie würden sich selber durch diese sogenannte Selbstreflexion besser machen. Aber wenn ich reflektiert werde, dann tue ich das zum Beispiel durch den Spiegel. Ich tue es durch diese akustische Aufzeichnung, die wir gerade machen, oder wenn ich mich selber als Film sehe. Aber meine Augen sehen nicht sich selbst. Meine Augen sehen das Bild, was sie wahrnehmen. Und das Gehirn denkt nicht die Gedanken, die es denkt. Also es nimmt nicht die Gedanken, die es denkt, wahr. Sondern das, was man im Kopf als Gedanken wahrnimmt, das hat mit echter Intelligenz, mit echter, ernsthafter Kognition am allerwenigsten zu tun. Es war so ein Mittel auch heutzutage. Man sagt ja nicht umsonst die moderne Selbstreflexion, die halt im Prinzip diesen Fehler aufnimmt. Es ist eigentlich ein Fehler oder eigentlich ein Bug im System, um den wieder praktisch annimmt und projiziert. Und wenn du einen Bug nimmst und den projizierst, machst du ihn nicht weg. Der ist trotzdem da. Bloß vielleicht steht er jetzt im Schatten auf der anderen Seite oder im Licht, du kannst es gar nicht sehen. Ja, das ist genau diese Problematik, was man an dieser Beschreibung, dieser Darstellung als dritte Person probiert einfach zu nehmen. Aber das geht nicht, weil du kannst, wie du schon sagtest, nur andere können dich reflektieren. Und nur andere können dich reflektieren, wenn sie ehrlich zu sich und zu dir sind. Nur dann kann eine richtige Reflexion überhaupt passieren. Genau, du kannst nur von anderen lernen. Und eine Grundvoraussetzung, damit das richtig gut klappt, ist, dass die anderen ehrlich zu dir sind. Genau. Also, dass sie nicht aus falscher Höflichkeit oder weil sie irgendein Spielchen mit dir treiben, dir irgendwelchen Stuss erzählen. Also, ich meine, du kannst irgendeinen Einfallspinsel manipulieren, indem du ihn einseifst und ihn darin wählst. So wie das die Rechtspopulisten machen, wir sind die Größten, auch Trump ist ein Paradebeispiel, so wir werden so viel siegen, dass wir gar nicht mehr damit klarkommen, wie sehr wir siegen werden, die halten uns für Idioten, aber wir sind besonders intelligente Leute, wir sind geniale Leute, das hat er da vom Stapel gelassen, als die Leute von Jung und Naiv bei dieser Wahlkampfveranstaltung da waren und das da in der Menge gefilmt haben, und ich meine, das ist absolut bizarr. Ja, wenn Leute dir ehrlich sind, dann können sie dich spiegeln, weil das Problem ist, deine Schwächen siehst du nicht, aber die anderen sehen sie mit Leichtigkeit. Richtig. Und das ist ja, die eigenen Schwächen möchte man sich ja auch nicht so richtig eingestehen. Ne? Man möchte ja gerne dran arbeiten, aber so richtig sagen, ey, das will ja keiner zu sich selbst sagen, dass er irgendwie doof ist oder. Das Problem, warum Leute so empfindlich dagegen sind, wenn sie die Wahrheit über sich selbst erfahren, ist folgendes. Die meisten Leute glauben, dass sie sich selber dadurch besser machen, wenn sie sich selber kritisieren, be- und verurteilen und auch bestrafen. Aber da gibt es überhaupt keinen logischen Zusammenhang. Also, wenn du dir selber wehtust, welchen kausalen Wirkmechanismus welchen Mechanismus stellen sich die Leute vor, dass das haben soll? Und vor allem, zu welcher Verbesserung soll es denn führen? Zu gar keiner, weil genau. es führt auch in den wenigsten Fällen zu einer Erkenntnis. Das wäre ja schon der richtige Schritt in die richtige Richtung, aber nicht nur das tut es ja. Also ich sehe das immer so, wenn du schon sagst, dir selbst wehtun, ich sehe da vor meinem geistigen Auge, sehe ich so 14-jährige Teenager, die sich dann irgendwie ritzen oder sonst irgendwie bestrafen, um halt genau die das... Die haben so eine autoritäre Strafgewalt, die von außen als Erziehung an sie herangetragen sind, die haben die internalisiert. Deswegen gibt es einen weiteren Spruch von mir. Der ärgste Feind, den du hast, der ist in deinem Kopf. Da ist dein ärgster Feind. Du nimmst ihn aber nicht wahr, weil du dich perfekt mit ihm identifizierst. Muss man ein bisschen wirken lassen. Und ich muss einfach schneller tippen. Das ist doch der Punkt. Nee, du hast ja die Aufzeichnung. Ich weiß, also, aber ich will es trotzdem. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn du die Shownotes gleich fertig hast, aber ein Rutsch, ich verstehe das schon effizient. Es ist auch ein, ich finde, so Sätze, über die sollte man einfach auch mal drüber nachdenken. Die muss man wirken lassen. Das möchte ich eben nicht. Ich möchte, dass die Menschen die Sätze auf sich wirken lassen, aber nachdenken oder auch denken impliziert, also wenn du in der Wikipedia nachguckst, ich habe jetzt schon längere Zeit den Artikel nicht mehr überprüft, der Artikel fängt an mit dem Satz, der ungefähr lautet, Denken ist die innere Beschäftigung mit Vorstellungen, Erinnerungen und Begriffen auf der Suche nach Lösungen. Also sehr, sehr grob zusammengefasst. Aber da steht drin, also Denken ist eine innere Beschäftigung. Aber das ist eine Illusion, weil du musst nicht daran denken, dass dein Herz schlägt. Ja, du musst nicht wollen, dass dein Herz schlägt. Das schlägt einfach. Deine ganzen inneren Organe, deine Nieren, deine Leber, Organe, von denen du vielleicht gar nicht weißt, dass du sie hast, weil du nicht Anatomie studiert hast, die tun alle ihren Job, ohne dass du dich darum sorgst. Seltsamerweise aber das Gehirn, da muss man sich angeblich drum sorgen, dass das funktioniert. Aber der Taoismus lehrt uns durch den Weg, ja, Wu Wei, dass das eben nicht so ist. Also du musst dich nicht anstrengen. Und noch so ein entscheidender Satz, glaube ich, da bin ich drauf gestoßen, als mir jemand entgegengehalten hat. Timothy Leary war ja so ein Spinner, dieser verrückte Harvard-Professor, der doch vielleicht ein bisschen zu viel LSD genommen hat. Ja. Und er hat ja sein Lebensende hat er quasi zelebriert. Er wusste ja, dass er schwer an Krebs erkrankt ist und dass er das auch nicht überleben wird. Und dann hat er sich mit dem tibetanischen Totenbuch beschäftigt. Und in der Einleitung zu seinem Buch, das sich mit diesem Thema des Sterbens und so beschäftigt, sagt er über sich selbst, dass er der Manager und Eigentümer seines Körpers ist. Und diese Vorstellung eines Selbst, was im Körper wohnt und diesen managt und steuert, das ist eine fundamentale Illusion. Also dieses Ich, dieses Selbst, dieses Angenommene ist genau dieser innere Feind, von dem ich gerade gesprochen habe, mit dem man sich eben selber perfekt identifiziert. Und deswegen ist er unsichtbar oder man nimmt ihn nicht wahr. Und ich habe jetzt selber das Glück gehabt, dass ich nicht selber irgendwie Leute im direkten Freundeskreis habe, die sich selber umgebracht haben, aber ich krieg's natürlich immer wieder mit. Und wenn ein junger, gesunder Mensch, dem eigentlich nichts fehlt, der ein Dach über dem Kopf hat, der gesund ist, eigentlich abgesehen von der Depression, wenn dieser Mensch oder diese Person sich selber tötet, dann ist er ein Opfer dieses unsichtbaren Feindes im Kopf geworden, weil keinen anderen Grund gibt's. Ja. Und ich möchte ganz gerne Menschen eben von diesem Albtraum, dass sie sich selber steuern müssen, dass sie sich selber kontrollieren müssen, dass sie sich selber helfen müssen durch diese Imagination eines guten Gegenübers, was der ihnen quasi souffliert. Davon würde ich sie ganz gerne befreien. Ich glaube, das wäre sehr gut. Also mir hat das gut getan, weil ich hatte das auch. Ich habe auch mal mich selbst als die Steuerungsinstanz gesehen, die in diesem Körper wohnt. Und dann hatte ich das Glück, mit 19 eine Erfahrung zu machen, die Albert Hoffmann auch in seinem Buch LSD, mein Sorgenkind, beschreibt. Und das hat jetzt wieder ganz viel mit dem Schwarzwald zu tun. Mhm. Erzähl. Ja, ich bin einer Arbeit nachgegangen und bin mit dem Auto gefahren. Und du kennst ja den Schwarzwald, das ist alles dieser dunkle Nadelwald. Ja. Also ist ganz selten mal Mischwald. Und an einer Stelle des Weges, den ich da gefahren bin, im schönsten Morgenlicht, Schwarzwald, diese eng eingeschnittenen Täler, diese rundlichen, bewaldeten Bergrücken. Ja. Ich fahre also hoch auf diesen Bergrücken und da gibt's eine Stelle an dieser Straße, die von Neuweiler über den Meistern Richtung Bad Hein, nach Wildbad führt, nach Bad Wildbad. Da gibt's eine Stelle, da ist ein Laubwald. Und in diesem Nadelwald drin. Und ich fahre mit dem Auto, ich bin 19 und ich denke über irgendwas nach. Ich habe sehr viel nachgedacht, gerade in der Teenagerzeit oder in der Zeit der Jugend, da denkt man ja unheimlich viel nach, irgendwie über die Stellung in der Welt und na, ist man attraktiv und alles was, ja, du kennst das. Ich glaube, wir alle kennen das, also wenn wir das durchlebt haben, außer wir haben es noch vor uns. Und also ich denke da über irgendwas nach und dann sehe ich aber, während ich so automatisiert fahre, sowas läuft ja dann automatisiert, wie schön dieser Wald ist. Also dieses Licht scheint auf diese Blätter, es war Herbst, es war so ein bisschen Indian Summer in diesem Schwarzwald drin. Und ich sehe, das ist so schön und im nächsten Moment passiert etwas. Diese Schönheit des Waldes hat mich so von meinen Gedanken abgelenkt, dass das Denken aufgehört hat. Und dabei wurde der Wald noch schöner. Also der Wald hatte dann auf einmal so eine ergreifende Schönheit. Und in diesem Moment, also so ganz unvermittelt, aus meiner Alltagswahrnehmung, wo man zwar sieht, riecht, hört, fühlt und schmeckt, aber alles nur so indirekt, weil man, oder muss von mir reden, weil ich damals immer ständig am Nachdenken war, das hat mich da rausgerissen. Ich habe einfach aufgehört zu denken, weil alle meine Gedanken, die ich mir da gemacht habe, die ich vielleicht mir vorher gemacht habe, die waren plötzlich irrelevant. Und deswegen hörte das Denken auf. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir geht das beim Motorradfahren so, weil ich so konzentriert und so fixiert bin, Gib mir fünf, ich kenne das. Und dann hältst du irgendwo, also gerade im Schwarzwald, da hältst du irgendwo an und guckst einfach auf eine wunderschöne Landschaft und in diesem Augenblick hört alles auf und du genießt einfach nur die Landschaft, den Ort, den Moment. Und ich merke das auch, mein Kopf ist dann so leer, weil ich dann einfach nur, keine Ahnung, dieses Tal bewundere und denke mir, oh, das ist ein schönes Stück Erde einfach. Man kann bestimmt über mich sagen, zu dieser Zeit, dass ich so viel mit in meinen Gedanken war und denen so viel angehangen bin und denen auch so viel Bedeutung beigemessen habe, dass man hätte sagen können, war depressiv, ich habe unter Depressionen gelitten. Und in diesem Moment war das vorbei und dieses Glücksgefühl war quasi unbeschreiblich. Also ich habe mich eins gefühlt mit mir selbst, als wäre ich irgendwie, als wäre ich in der Sklaverei groß geworden und eines Tages gibt es einen politischen Umbruch und die Sklaven werden befreit und sie gehören niemandem mehr. Und diesen Moment, also ich kann mir sowas natürlich, also ich versuche das jetzt als Metapher, nur als Bild, ich weiß ja nicht selber, wie das ist, aber so versuche ich das zu beschreiben, dieses Gefühl, wenn dieses ständige sich selber beobachten, kontrollieren, steuern, besser machen, also all dieses Verinnerlichte, dieser ganze Müll einfach mal komplett aufhört und man in dem Moment durch die Schönheit dessen, was man erlebt und wie man sich auch selber fühlt, also dieses ganz intensive Glücksgefühl von Einssein mit sich selbst, in dem Moment habe ich gemerkt, dass das ganze Denken und dieses ganze Quatsch, das ist letztendlich irrelevant. Ich konnte es damals noch nicht beschreiben. Konntest du das auch damals, hast du nie einen Punkt gehabt, wo du es abgestellt hast? Es gibt ja, also man durchläuft ja in seinem Leben mehrere solche Situationen. Genau das Gleiche, was du auch gemacht hast. Ich bin Motorrad gefahren. Ich hatte eine Enduro, eine 500er XT. Honda? Yamaha. Yamaha. Das war so die erste Groß-Enduro, Viertakter. war ein bisschen aufgemacht, gute Reifen und ich konnte quer um die Kurven driften. Mhm. Also ich bin schon sehr extrem Motorrad gefahren damals. Und genau das Gleiche, wie du beschrieben hast. Es ist wie beim Extremklettern, bei irgendwelchen anderen Dingen. Du fühlst dich sicher, du kannst das, du hast es gelernt und du gerätst in den Flow. Mhm. Und das war im Prinzip quasi meine Droge, meine Therapie, irgendwie Motorrad zu fahren. Das waren die Momente, wo ich ausschalten konnte. Aber was in dem Moment anders war, es kam einfach. Mhm. Es war einfach plötzlich da. Und diese Momente hatte ich dann danach immer wieder. Die tauchten dann so im Abstand von ein paar Monaten, tauchte immer mal wieder so ein Glücksmoment auf. Und ich habe den erlebt. Ich weiß von Hermann Hesse, dass er ihn erlebt hat. Hermann Hesse ist für mich ein Autor, der relativ einflussreich war, weil ich bin in Calw in die Schule gegangen. Mhm. Das war die Kreisstadt, in der ich auch geboren bin. Genau. Und er hat im Steppenwolf eben genau das beschrieben, also diese Momente dieses goldenen Lichts, nennt er sie. Und Albert Hoffmann in seinem Buch beschreibt das genauso. Also diese goldene Schau, der Wald wollte ihn einbeziehen, also ich könnte es jetzt vorlesen, aber muss ich jetzt nicht, oder? Wenn du möchtest, kannst du es gerne tun. Ich müsste es dann halt raussuchen, aber wir haben ja Zeit, wir können im Prinzip anhalten. Genau, wir haben ja. Und suche ich es mal kurz raus. Aber wenn du nebenher noch eine Frage hast, bin ich gerne bereit. Ich würde dann natürlich noch gerne die dritte Frage dann noch geklärt haben. Mhm. Vielleicht kann man die auch klären. Wie schmeckst du denn? Salzig. Salzig? Warum salzig? Naja, wenn man schwitzt, dann wird man salzig. Ja, also ich bin jetzt nicht süß. Okay. Also süß, das ist mir jetzt zum Beispiel... Das ist auch immer total... Die Leute beantworten das ganz unterschiedlich. Ja, es sind seltsame Fragen, die du stellst. Natürlich stelle ich. Da geht ja, ist auch ein seltsamer Podcast, den ich hier habe. Also wenn ich jetzt, also ich kann natürlich ganz rationale Fragen stellen. Das würde ja gar keine Möglichkeiten bieten, da irgendwie auszuschweifen, weil das dann meistens ja nur Ja-Nein-Antworten wären. Und es geht ja auch darum. Du sollst mal meine drei Fragen kennen. Also es geht auch darum, die lernst du gleich auch noch kennen. Auch Leute, auch Sachen mal zu entlocken, weil ich glaube, die wenigsten Leute haben die Frage mal gestellt bekommen, wie schmeckst du? Also das ist. Du stellst Fragen nach Kategorien, die eigentlich nicht greifbar sind, weil genau. Du zum Beispiel, du verlangst im Prinzip auch eine Selbstreflexion. Jein. Weil ich kann dir nur berichten, wie andere mich sehen, das habe ich jetzt auch getan. Genau, ja. Ich habe, weil meine Freundin sagt, ich schmeck salzig. So, ich bin bereit. Leg los. Also das ist das Vorwort von Albert Hoffmann, Chemiker bei Sandoz, der in den 30er Jahren, ich glaube um 1936, durch eine Synthesereihe LSD-25, das war 25. Substanz, synthetisiert hat. Und dann per Zufall drauf kam, eine dieser Substanzen in meiner Versuchsreihe hat irgendwas mit mir gemacht und dann hat er diesen Selbstversuch gemacht. Mhm. Und das ist jetzt der Anfang des Vorwort von seinem Buch. Und er beschreibt nämlich genau das Gleiche, was ich da hatte, wie bei dieser Fahrt über diesen Berg. Es gibt Erlebnisse, über die zu sprechen die meisten Menschen sich scheuen, weil sie nicht in die Alltagswirklichkeit passen und sich einer verstandesmäßigen Erklärung entziehen. Ein solches Erlebnis kann uns nur wie ein Hauch berühren oder aber sich tief einprägen. Aus meiner Knabenzeit ist mir eine derartige Verzauberung ganz besonders lebendig in der Erinnerung geblieben. Es war an einem Maimorgen. Das Jahr weiß ich nicht mehr, aber ich kann noch auf den Schritt genau angeben, an welcher Stelle des Waldweges auf dem Martinsberg oberhalb von Baden in der Schweiz sie eintrat. Während ich durch den frisch ergrünten, von der Morgensonne durchstrahlten, von Vogelgesang erfüllten Wald dahin schlenderte, erschien auf einmal alles in einem ungewöhnlich klaren Licht. Hatte ich vorher nie recht geschaut? Und sah ich jetzt plötzlich den Frühlingswald, wie er wirklich war? Er strahlte im Glanz einer eigenartig zu Herzen gehenden, sprechenden Schönheit, als ob er mich einbeziehen wollte in seine Herrlichkeit. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl der Zugehörigkeit und seligen Geborgenheit durchströmte mich. Wie lange ich gebannt stehen blieb, weiß ich nicht, aber ich erinnere mich der Gedanken, die mich beschäftigten, als der verklärte Zustand langsam dahinschwand und ich weiterwanderte. Warum dauerte die beseligende Schau nicht weiter an, da sie doch eine durch unmittelbares, tiefes Erleben überzeugende Wirklichkeit offenbart hatte. Und wie konnte ich, wozu mich meine überquellende Freude drängte, jemandem von meinem Erlebnis berichten, da ich doch sogleich spürte, dass ich keine Worte für das Geschaute fand. Es schien mir seltsam, dass ich als Kind etwas so Wunderbares gesehen hatte, das die Erwachsenen offensichtlich nicht bemerkten, denn ich hatte sie nie davon reden hören. Ja, in meiner späteren Knabenzeit hatte ich auf meinen Streifzügen durch Wald und Wiesen noch einige solche beglückenden Erlebnisse. Sie waren es, die mein Weltbild in seinen Grundzügen bestimmten, indem sie mir die Gewissheit vom Dasein einer dem Alltagsblick verborgenen, unergründlichen, lebensvollen Wirklichkeit gaben. So, soweit lese ich das mal vor. Das geht dann noch ein Stückchen weiter. Ich mag nicht ganz, wie er das beschreibt, weil er verpersonifiziert den Wald. Ja. Er mystifiziert es und verklärt es. Das ist meine Sache nicht. Aber ich glaube, das liegt daran, weil er unter Drogeneinfluss steht. Das glaube ich, das kommt dadurch. Ich weiß nicht, ob er das unter Einfluss von LSD oder Psilocybin, er hat ja mit allen möglichen Drogen experimentiert. Ich glaube schon, weil er sagt ja irgendwann, es nimmt dann später ab. Das hat für mich vielleicht auch die Bedeutung, dass der Peak-Drogeneffekt irgendwann nachlässt und dadurch dann diese, in Anführungszeichen, Realität wieder kommt und das Ganze so wieder beschreiblich wird. Vorher ist er in dieser Art Fantasiewelt, wenn du schon sagst, du er personalisiert den Wald. Den Wald halt. Der Wald wollte ihn genau. zu sich rufen Richtig. Und so, also genau. als wäre der Wald irgendein Wesen, genau. was mit irgendwelchen Absichten verfolgt. Ganz genau. Ne? Ja, also das ist es nicht. Aber er beschreibt genau das Gleiche. Auf einmal ist der Alltagsblick weg und wie gesagt, er verklärt, das ist dann eine mystische Wirklichkeit. In Wirklichkeit ist es einfach nur die Wirklichkeit, ohne dass man irgendwie durch seine Gedanken irgendwie abgelenkt durch die Welt schreitet und komische Ziele verfolgt, weil sie innerhalb dieser Sprachmatrix im Kopf gesetzt werden oder gesetzt sind durch die Gesellschaft oder ja, man ist programmiert durch die Gesellschaft und manche Leute programmieren sich auch selber. Jeder Mensch ist irgendwie so eine Mixtur aus den Programmen, die er vielleicht selber hinzugefügt hat. Plus Erziehung und so weiter, genau. Ja. genau. Und an Bahnhöfen, Menschen, die auf der Straße sind oder Leute, die halt ganz extrem am Mainstream vorbeileben, das sind häufig Leute, die sind nicht wirklich frei, sondern die leben halt ihr eigenes Programm. Oder haben sich halt einer kleinen Gruppe angeschlossen, die halt ein eigenes Programm lebt. Mhm. Aber dieses tiefe Wahrnehmen der Wirklichkeiten oder der Wirklichkeit, das kann natürlich nicht plural sein, diese tiefe Wahrnehmung der Wirklichkeit entsteht eben dadurch, dass man in einem Augenblick aus diesem kompletten Denken, also aus diesen bewussten Prozessen, die man im sogenannten Inner Speech Network des Gehirns durchführt, einfach mal ausgeklinkt wird. Indem man Motorrad fährt, freiklettert, guten Sex hat, tanzt, irgendwelche Drogen zu sich nimmt, was die Leute auch tun. Und ich meine, man kann daran sehen, zu welchen Risiken Leute bereit sind, einzugehen. Also um sich zu befreien. Ja? Um sich zu befreien aus dieser inneren Tretmühle, in der sie drinne sind. Und dass sie auch den Ausgang nicht einfach nehmen können, wie eine Tür, um da hindurchzuschreiten. Also es muss erst irgendwie die 500er XT sein, die mit frisiertem Motor irgendwie um die Kurve quer fährt, dass das Hinterrad ausbricht, damit sowas passiert. Mhm. Das ist paradox eigentlich, aber man braucht es nicht. Also bin ich gegen Motorradfahren, ich will also die ganzen genannten Sachen keineswegs irgendwie moralisch verurteilen, das wäre mir vollkommen fern, aber man kann auch den direkten Weg nehmen. Man kann es aber nicht machen. Das ist nämlich das Entscheidende. Es gibt keinen Schalter dafür, ne? Es gibt keinen Schalter, aber wenn man versteht, dass diese Kontrolle, die man scheint über sich zu haben, wenn man erfährt, dass die nicht einen weiterbringt, sondern im Gegenteil verkürzt und kleiner macht, dann werden die Stimmen, wie ich vorher gesagt habe, werden die immer leiser und sind dann irgendwann weg. Genau. Wobei dann aber viele Leute sagen, aber Moment mal, ich habe doch gar keine Stimmen im Kopf. Und dazu muss man sagen, Charles Fernyhoff hat ein Buch geschrieben, The Voices Within. Mhm. Charles Fernyhoff ist in gewisser Weise, denke ich mal, was die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Phänomen der inneren Sprache angeht, die Referenz innerhalb der Wissenschaft. ich glaube, eigentlich wäre ich es, aber ich bin nicht in der Wissenschaft drin. Und Charles Fernyhoff hat also eben dieses Buch geschrieben, The Voices Within, wo er auch eine ganz, ganz umfangreiche Quellensammlung hinterlassen hat. Und er sagt, ja, die innere Sprache, die läuft ungefähr 10-mal so schnell ab, wie wenn man zu jemand anderem spricht. Ja. Und er rätselt da so ein bisschen rum, aber eigentlich ist völlig klar, ich weiß ja, was ich mir sagen will. Genau. Das heißt, ich muss nur daran denken, was ich mir sagen will. Das heißt, ich muss es nicht irgendwie korrekt ausformulieren und mit Punkt und Komma und korrekter Betonung wiedergeben. Also wenn ich mir etwas sagen will, dann weiß ich das ja schon. Und aber die meisten Leute versuchen sich ja auch Dinge zu sagen, die sie nicht wissen. Und dann wird es ganz, dann wird's ganz, ganz schräg. Und dann kommt nämlich genau dieses Jumping to Conclusions. Dass Leute dann zu absurden Schlussfolgerungen springen oder ganz, ganz gerne bereit sind, dieses Vakuum, was sich bei ihnen im Hirn ergeben hat, durch Parolen füllen zu lassen, die von anderen Leuten kommen. Die denen auch gut in den Kram in dem Augenblick passen, weil sie ja natürlich jetzt da Vakuum haben. Und dann genau. Ist er ja genau empfänglich für genau. Solche Lückenfüller. Genau. Und diese Köpfe füllen sich dann mit Parolen. Und dann, wenn viele Leute mit diesem Gehirnvakuum zusammenkommen, und das ist Problem, dieses Vakuum bildet sich dann, wenn Menschen aus ihrem Alltag herausgeführt werden. Also wenn äußere Ereignisse kommen. Und da genügt es irgendwie, wenn nach Europa 1 Million Flüchtlinge kommen in einem Jahr, obwohl da 500 Millionen Menschen leben. Mhm. Das genügt schon, um ihr sogenanntes mühsam aufrecht erhaltenes inneres Gleichgewicht, also was ein Kartenhaus ist, was mühsam irgendwie mit Leukoplast zusammengehalten wird, das in Einsturz zu bringen irgendwie oder so große Lücken zu hinterlassen, dass sie irgendwie auf die Straße gehen und schreien und sich nach irgendwelchen Parolengebern suchen, die ihnen dann irgendwie solche Kurzschlüsse irgendwie eingeben, die dann bei ihnen Aktionen auslösen. Plus natürlich die Selbstreflexion in dritter Person, weil du hast natürlich dann eine Person, die von außen steht und dir die Reflexion mitgibt, die du eigentlich von dir selbst hast oder darstellst. Das heißt, du wirst dann auch zusätzlich, wird das Ganze untermauert. Das heißt, genau. dadurch kommt es zu einer höheren Glaubwürdigkeit und einer höheren Bestätigung. Und das ist ja auch, was die Menschen ja wollen. Die wollen sich ja bestätigt fühlen in dem, was sie denken und tun und ihre innere Stimme denen ja sagt. Die meisten wollen ein positives Selbstbild in dieser Selbstreflexion, in dieser sogenannten Selbstreflexion aufrechterhalten. Mhm. Und da kommt einer und dann erzählt einem Schrumpfgarmanen, ja, mit einer Leberzirrhose, also die erstmal größer wird, bevor sie schrumpft, dass er doch was ganz Besonderes sei und dass er doch Vorrechte hat gegenüber dem Rest der Welt und das ist etwas, was man verteidigen muss in einer Welt. Ja, ich meine, die Situation ist völlig paradox. Ich meine, ich finde, jeder Mensch sollte einfach mal die Sterntagebücher von Stanislaw Lem lesen. Mhm. Und zwar gibt es eine Reise von Ion Tichy, dem Kosmonauten, dem Raumpilot. Und er reist mit seiner Rakete durch das All und dann kommt er zufällig an einem Planeten vorbei, wo von der Ferne auf der Oberfläche so geometrische Muster zu sehen sind. Und dann fliegt er tiefer und dann sind da irgendwelche Städte und dann landet er nacheinander in mehreren dieser Städte, aber die sind alle verlassen. Und irgendwie ist total verwundert, also es ist irgendwie die Städte, alles ist in bester Ordnung, die ganze Infrastruktur, alles funktioniert. Aber es ist irgendwie keine Bewohner. Wo sind die Bewohner dieses Planeten? Und dann irgendwann findet er in einer Stadt, findet er die letzten Bewohner dieses Planeten. Und sie sind die Idioten. Also der Planet, den er besucht, ist der Planet der Idioten. Und sie stehen vor so einem großen Palast und warten auf Einlass. Und er fragt sie, ja, warum sie da warten und was mit ihrem Planeten los ist, warum der denn so entvölkert ist. Und sie erklären ihm, ja, oh Fremder, wir erzählen dir, das ist ein bisschen kompliziertere Geschichte, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also unsere Ingenieure haben immer mehr Maschinen gebaut, sodass die Arbeit überflüssig wurde. Mhm. Und wir haben aber die unbeschränkte Freiheit des Einzelnen und drei Kasten. Da gibt's irgendwie die Priester, die sagen uns, was richtig ist, was die hohe Moral ist und dementsprechend müssen wir handeln. Und dann haben wir die Besitzer der Fabriken und dann haben wir die Arbeiter, die in den Fabriken arbeiten. Diese drei Kasten, die hatten wir. Und leider durch die scheiß Erfinder ist die Produktivität so in die Höhe gegangen, dass wir gar keine Arbeiter mehr brauchen. Und das ist aber natürlich die einzige Freiheit der Arbeiter zu arbeiten, weil das ist ja Arbeiter und die brauchte man aber nicht mehr. Und dann waren sie irgendwie unglücklich und sie konnten auch nichts mehr konsumieren, weil sie konnten sich's ja nicht leisten. Mhm. Und dann haben die Fabrikanten und die Priester sich zusammengesetzt und sich überlegt, wie kann man dieses Problem lösen? Und dann meinte einer der Erfinder, er baut eine Maschine und der löst das Problem. Und das, die Lösung besteht darin, dass die Arbeiter zu schwarzen Plastikscheiben verarbeitet und in geometrischen Mustern auf dem Planeten ausgelegt werden. Okay. Und ich meine, wir befinden uns im Prinzip in der Situation, ja, im übertragenen Sinne. Ich meine, Lem hat diese Geschichten in den 60ern oder Anfang der 70er geschrieben. Durch die, ich kann mich erinnern, in den 80ern gab es schon eine Fabrik, die VHS-Videorekorder in Japan hergestellt hat, wo nur ein einziger Mensch gearbeitet hat. Also die komplette Produktionsprozess, die ganze Produktion, voll automatisiert. Mhm. Ist doch schön. Ich meine, keiner muss mehr einen öden Fabrikjob machen. Mhm. Und ich meine, wir haben eine Überproduktion an Lebensmitteln. Wir könnten uns alle einen faulen Lenz machen. Wenn wir von diesem Prinzip, man muss seine Arbeitszeit verkaufen, man muss sich unterordnen, man muss dafür bezahlt werden, wenn wir davon wegkommen würden. Und ich meine, wir geraten in die Krise, obwohl wir alle Ressourcen haben und ob wir die Arbeit soweit automatisiert ist. Wir könnten die Arbeit gerecht verteilen, so damit jeder sich als Teil des sozialen Kontinuums fühlt. Irgendwie jeder arbeitet 1-2 Stunden am Tag. Oder wir finden ganz neue Beschäftigungen, die Menschen ergreifen, um unsere Gesellschaft besser zu machen. Und wir brauchen das alles nicht mehr. Wir brauchen dieses Entlohnungssystem nicht mehr. Aber gerade deswegen geraten wir in die Krise. Das muss man mal sehen. Das ist verrückt. Ja, es fehlt uns eigentlich an nichts, gell? Und dennoch fehlt es uns an irgendwas, also scheinbar an irgendwas. Das ist ja der. Wir haben so viel Kupfer aus dem Boden geholt. Ja. Wir haben so viel Silizium. Wir können den ganzen Planeten mit Solarenergie ökologisch versorgen. Wir können ökologisch reisen, vielleicht nicht mit der Geschwindigkeit, mit der wir es heute machen, indem wir große Jets irgendwie in große Höhen transportieren. Genau, aber wenn du nicht mehr, was weiß ich, jetzt einer starken Erwerbstätigkeit nachgehen musst, dann hast du auch mehr Zeit für zum Reisen. Da kannst du auch das Reisen mehr genießen und während des Reisens andere Dinge tun. Du hast dann, bist nicht diesen Druck ausgesetzt, dass du irgendwie nur 5 Tage frei hast und probierst halt in 5 Tagen so schnell wie möglich zu den Orten zu kommen, die dir irgendwie gefallen oder wo du hin möchtest. Oder schlimmer noch, Leute, du reist die ganze Zeit, das sind Business-Reisen, du musst bei irgendwelchen Meetings erscheinen, auf die du selber gar nichts gibst, weil diese Meetings meistens sehr unproduktiv sind. Ich meine, du steckst da drin, ich am Rande, hab also das zum Teil halt auch mitgekriegt. Oder Forschungsinstitute, wo der Grad des Erfolges an der Menge der wissenschaftlichen Papers gemessen wird, die Output produziert werden, egal was da drin steht. Qualität ist völlig egal, Hauptsache du machst eine Quantifizierung und wenn du 38 Papers produziert hast, bist du besser als jemand, der 35 gemacht hat. Genau, und Lao Tse, der Urheber, falls es ihn überhaupt gegeben hat, weil das ist ja eine mysteriöse Figur oder mythische Figur, kann man sagen, hat gesagt, wenn die Menschen das Tao, also diesen Weg, erkennen würden, dann würde der Himmel jeden Tag süßen Honigtau regnen. Das war so sein Bild. Ja. Und ich meine, das ist 2500 Jahre später, ich meine, wir können alle möglichen Krankheiten heilen, wir können mühselige Arbeiten automatisieren, wir brauchen keine Sklaven, wir müssen nicht die Esel auspeitschen. Ja, wir haben genug. Ja, also wir können wundervoll leben. Wenn wir es mal schaffen würden, irgendwie das im Kopf nicht zu sortieren, sondern diese Schleife, diese kognitive Endlosschleife zu verlassen. Ja. Weil als ich ein Kind war, mir hat man nicht gesagt, liebe kleine Elektra, begib dich nicht in die kognitive Schleife in deinem Kopf, ja? Antworte nicht auf deine innere Stimme, das führt in eine Sackgasse, lass das. Das macht dich nicht besser, da kommst du nicht weiter, du erfährst nicht die wirklichen Geheimnisse der Welt dadurch. Sondern im Gegenteil, meine Eltern haben versucht, mir die richtigen Sachen in diese kognitive Schleife einzuprogrammieren. Also für sie pietistische Religion. Also für meine Mutter vor allem, mein Vater war eher so die naturwissenschaftliche Seite, der war mehr so an Technik interessiert. Ja, und meinen Eltern ist es genauso ergangen. Zu denen hat auch niemand gesagt, lieber Georg, liebe Marianne, ja, mach das nicht. Handbremse und rechts abbiegen bitte. Genau. Das ist nicht okay, wenn das Gehirn beim Denken Geräusche macht im Kopf. Das quietscht, das ist nicht richtig, das ist nicht gewöhnt. Das ist auch nicht gut beim Motor, das weiß man genauso. Das ist einfache Lehre der Mechanik. Hm? Gut, aber dann kommt wieder dieser... Der dritten Frage? Nee, da kommt ja dieser Glaube-Gedanke wieder hin. Gell? Mhm. Der würde wieder sagen, naja, aber weißt du ja, wenn es quietscht und nicht rund läuft, das erzeugt ja auch Wärme. Ja? Also wenn irgendwas unrund läuft, dann ein molliges Verhältnis. Und ja, aber das ist dann dieses Weltbild. Ich habe so viele kognitive Relativierung gehört für mein Leben, eigentlich reicht's. Okay, kann ich jetzt keinen neuen Beitrag dazu leisten. Also... Ja, also wenn die TARDIS irgendwie mit angezogener Handbremse fliegt und quietscht, dann sollte man vielleicht nicht die Handbremse ölen oder nach den Rädern schauen, sondern vielleicht einfach mal die Handbremse aufmachen. Da hast du recht. Also sollen wir mal zu deinem Buch kommen? Hm? Im Prinzip reden wir schon die ganze Zeit. Ich weiß. Ich versuch's ja mal. Du hast dir hier schon mal einen Marker reingemacht, wie ich sehe. Ja, das war mein Belegexemplar für den Kongress. Okay. Ich habe auch noch welche dabei. Mit wem hast du denn auf dem Kongress über dein Buch gesprochen? Also mit wem hast du die Gelegenheit gehabt? Gar nicht? Nee, also ich habe mit einem von den Freifunkern drüber gesprochen. Aber irgendwie hat es sich nicht so großartig ergeben. Also was? Ich würde dir ganz gerne wieder mal eine Veranstaltung machen auf dem CCC. Ja. Ein neues Programm machen mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Allgemein irgendwie 2017 wollen wir wieder mehr Auftritte machen. Okay. Das heißt, du willst aktiv auch zu Lesungen und Diskussionsrunden oder? Genau, wir haben ja so eine audiovisuelle Performance. Sie spielt Keyboard, ich trage Texte vor und dann haben wir noch Videos. Mhm. Teilweise ein bisschen Overkill. Also ich habe irgendwie bei unserem Vortrag auf dem 31C3, das war unser erster wirklich vor großem Publikum. Das kann man sicherlich verbessern. Aber da gibt's halt so Stücke drin. Da waren die Leute total überfordert. Also es gibt da ein Stück, das heißt Nachdenken, was andere vordenken. Und da habe ich einen Schwarz-Weiß-Film aus den 40er Jahren, wo Menschen vorgeführt werden, die halt mit katatonischen Lähmungen, also bei Schizophrenie gibt es so einen Zustand, wo du Leute wie so Marionetten formen kannst. Mhm. Also die haben so eine Steifigkeit, die kannst du dann so anfassen, kannst du die so verbiegen, wie so eine Schaufensterpuppe. Ich wollte sagen, wie so eine Schaufensterpuppe. Und die halten dann diese Position, bis sie absolut durch ihre Muskelverkrampfung das nicht mehr können und dann irgendwann nachlassen. Oder sie haben das Umgekehrte, sie nehmen dann irgendeine Haltung ein von sich aus, die sie dann ganz starr beibehalten und dann kamen dann halt diese Ärzte oder die Pfleger und haben dann vorgeführt, irgendwie die zu verbiegen und so. Und wenn man jetzt halt Stummfilm anguckt und da diese Szenen, hat schon eine sehr große Bildgewalt, wenn da so ein Mensch sitzt und den kann man dann wie so eine Marionette formen oder gegen seinen Willen versucht jemand bei einem Menschen den von hinten so das im Genick den zu packen und den mit dem Kopf nach vorne zu drücken und dann halt so Texte, die halt darum gehen, die Entfremdung und dann die Musik dazu. Und ich hatte das irgendwie zwei Nächte vorher irgendwie geschnitten und von einem anderen Auftritt irgendwie den Ton und die Musik laufen lassen und nachdem ich müde war, es war so, das geht gar nicht, das ist zu krass. Mhm. Ja. Und dann habe ich, das war nachts, nach ein paar Stunden Arbeit, dann habe ich es mir am anderen Tag irgendwie nach dem Aufwachen nochmal angeguckt und wow, das ist ja richtig geile Kunst. Und da ist mir klar geworden, dass das, was wir machen, man kann damit nicht alle Menschen erreichen und auch Menschen, die man erreichen kann, kann man nicht zu jedem Zeitpunkt erreichen. Also man muss halt diesen glücklichen Moment finden, passen, wo die Leute dafür offen sind. Ich habe bei unserem Auftritt gesehen, manche Leute haben, um diesem audiovisuellen Overkill zu entgehen, halt die Augen zugemacht und nur zugehört. Mhm. Das kann man natürlich auch machen. Aber die Leute, die da mit offenen Augen da saßen, also ich habe hinterher jemand gefragt, der meinte, ne, kann sich noch erinnern, was da war? Und der meinte, ich weiß nicht mehr, aber es war irgendwie hypnotisch. Okay. Ja, soll ich dir mal was vorlesen? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht soll man erstmal das Buch beschreiben. Kannst du mal was bitte zu deinem Cover sagen? Das hat ja auch eine ganz wichtige Funktion dieses Buches. Genau, das Cover ist aus einer Auflage von Faust, zweiter Teil. Und zwar sieht man auf dem Titel Famulus Wagner und Mephistopheles im Laboratorium zur Durchführung fantastischer Experimente. Genau. Also Apparate mit fantastischen Zwecken sind da zu sehen. Und da sieht man so eine Fiole und in dieser Fiole wächst so ein kleiner Homunculus drin. Und dazu muss man sagen, Homunculus ist lateinisch und bedeutet Menschlein. Mhm. Und zwar, tja, Männer haben vielleicht so dieses Defizit, sie können selber kein Leben in die Welt setzen, aber die Alchemisten hatten die Hoffnung, dass es doch irgendwie geht. Mhm. Und uns bekannt ist ja der Paracelsus, die meisten kennen diesen Spruch, die Menge macht das Gift. Was die wenigsten von uns wissen, ist, dass Paracelsus ein Rezept gemacht hat, also eine Anleitung, wie man solche kleinen Menschlein in Phiolen herstellt. Mhm. Und zwar muss der Mann sein Sperma mit Pferdemist vergären, mhm, im Vollmondlicht und das dann ferlitieren und destillieren und verlustieren. Also die hatten ja dann so bestimmte Ausdrücke für so bestimmte Verfahren. Und dann wächst da halt in diesem Glas, mhm, wächst dann halt so ein Krüppelmenschchen drin. Und eben kleines Menschlein ist eben Homunculus, also der kleine Mensch. Was dann nicht bestimmt war, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, war das Geschlecht. Ja, das war das Problem. Ja, also ich meine, ich wundere mich auch so ein bisschen, dass der Paracelsus dieses Rezept veröffentlicht hat. Irgendwie scheint es ja bei ihm funktioniert zu haben. Und wie man auch sieht, also so ein großer Geist, ja, also dem man so Bedeutung zumisst, weil jetzt da diesen berühmten Spruch von ihm gibt, die Menge macht das Gift, kann also solche Entgleisungen hinlegen. Ja, und in der Philosophie bedeutet eben der, ach so, genau, du wolltest die optische Beschreibung. Genau. Gut, also vorne haben wir diesen Stich von 1895 ungefähr. Ich habe hier im Umschlag ist es genau aufgelistet. Der Stich ist der aus der grafischen Anstalt von Franz Xaver Simm. Der hat bis 1918 gelebt und publiziert wurde es von der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart und Leipzig. Public Domain, schönes Bild, passt wunderbar zum Thema, von daher konnte ich das nehmen. Und jetzt die Rückseite? Es gibt keinen Klappentext, das ist mir. Genau, es gibt keinen Klappentext. Der Klappentext ist nur, das sind diese alten lateinischen Schriften, die da drauf sind. Und zwar, es ist eine gewisse Ironie. Und zwar stammt es aus einem hochesoterischen Werk des 17. Jahrhunderts, also des späten 17. Jahrhunderts. Also 1600, schieß mich tot, von Robert Flood. Und das heißt De Macrocosmi Historia. Und man sieht da so diese esoterische Vorstellung der Welt. Also im Zentrum der Welt ist die Erde, um die dreht sich alles. Ja. Also es ist noch ein auf die Erde zentrisches Weltbild. Und da sieht man einen Mann und sein Geschlechtsorgan befindet sich im Zentrum. Also der Mittelpunkt des Universums ist ein Penis. Ist der Penis des Mannes. Ja. Und dann haben wir halt hier außen in so Ringen, sind dann eben die Planeten angezeichnet und die Sonne, also alles kreist um seinen Penis, mhm, das ganze Universum. Und dann sind hier noch so ein paar lateinische, der Primus des metaphysischen Makrokosmos, der Zweite in der Natur und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt diesen lateinischen Teil und hier sieht man einen Engel mit so einer Lampe, mit so einer Sanduhr auf dem Kopf und irgendeinem so Symbol, mhm, was irgendwie, das ist irgendein, ich glaube ein orthodoxes religiöses. Oder ein keltisches vielleicht auch, ne? Ja, auf jeden Fall, es ist pure Ironie. Mhm. Also ich meine, ein Buch. Das ist genau nicht der warum ich darauf zu sprechen gekommen bin, weil ich finde, die Vorderseite und die Rückseite, die passen gar nicht zusammen. Das ist so weit auseinandergedriftet, wie es eigentlich nur geht. Das ist eine bestimmte Geisteshaltung, die da auf beiden Seiten irgendwie zu sehen ist. Natürlich hier Goethe, der war schon gut. Ne? Also Goethe hat ja zum Beispiel schon, also Faust ist ja wirklich psychologisch hochinteressant. Also ich meine, was ich jetzt hier so mit meinen Worten beschrieben habe, mit Verweisen auf Studien und so weiter und halt mit meiner Sprache, im Prinzip fange ich da an, wo Wittgenstein aufhört. Mhm. Deswegen sagen halt auch viele Leute, was ich da schreibe, sei ihnen nicht wirklich zugänglich oder es sei irgendwie sehr schwer zugänglich. Also, weil sie nicht Wittgenstein gelesen und kennen. Nein. Oder nein, es ist einfach nur da, wo Wittgenstein aufhört, also mit seinem Traktatus über Logik und Philosophie. Da fange ich erst an. Es klingt sehr überheblich, aber auf den Traktatus Logico Philosophicus bezogen ist es tatsächlich so. Ich meine, Lao Tse hat auch da angefangen, wo ja dann paar tausend Jahre später irgendwie der Wittgenstein aufgehört hat. Ich meine, bei Lao Tse, das Buch vom Weg beginnt mit dem Satz, das Tao, von dem man reden kann, ist nicht das ewige und unaussprechliche Tau. Und Wittgenstein endet mit dem Satz, worüber man nicht reden kann, davon soll man schweigen. Okay, ja. Ja? Und Laute benutzt eben Paradoxismen, um das Unsagbare zu sagen. Zu sagen und zu beschreiben, ist richtig. Genau. Und Wittgenstein landet dann eben an diesem Punkt, dass eigentlich das Unsagbare das Entscheidende wäre. Mhm. Aber der Geist kann sich eben nur mit dem Sagbaren beschäftigen. Mhm. Möchtest du mal deinen Einleitungstext mal? Ja, das mache ich ja. Das ist ja, mach ich ja so, sehr gerne. Das ist ja so gut. Und, ich meine, bevor ich den Einleitungstext lese, ich habe einer meiner Lieblingsfilme ist Welt am Draht, mhm, genau, von Rainer Werner Fassbinder. Ich meine, mir gefällt der erste Teil von Matrix sehr, sehr gut. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal Welt am Draht gesehen und dann habe ich gesehen. Das ist die Blaupause dafür. Also, genau. Ja, ja, klar. Du hast erst Matrix gesehen und dann die Welt am Draht, so rum? Genau. Ich habe erst ein paar Mal sogar habe ich Matrix gesehen. Und dann kam dann irgendwann so, aber eigentlich haben die da bei Welt am Draht abgekupfert. Ja, natürlich. Und zum Beispiel die Funktion des Orakels in Matrix, mhm, die versteht man erst, wenn man Welt am Draht gesehen hat. Also das Orakel, das irgendwie, das ist wieder so typisch amerikanisches Kino, da sind irgendwelche Elemente drin, die braucht man für irgendeinen bestimmten Effekt, aber irgendwie machen keinen kausalen Sinn. Warum gibt's das Orakel? Was ist das? Und bei Welt am Draht macht das alles total Sinn. Also so weicht das halt dahin. Und es ist halt so eine Szene aus dem Anfang des Films. Vollmer, der Direktor des Programms, der diese Simulacron gebaut hat, in dem virtuelle Menschen drin leben und gar nicht wissen, dass sie in der virtuellen Realität sind, der benimmt sich ja seltsam daneben am Anfang des Films und dann wird er vom Sicherheitschef, mit dem er befreundet ist, weggeführt, irgendwie, weil der Direktor ihn nicht brauchen kann bei dem Treffen mit dem Ministerialdirigenten. Und wie dann der Direktor so weggeführt wurde und der Direktor der Technikabteilung weggeführt wurde und der Direktor des Unternehmens zu dem Ministerialdirigenten sagt, ja, sie wissen ja, Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Ja. Und deswegen ist halt der Direktor unseres Programms so ein bisschen übergeschnappt oder überkandidelt. Okay, gut, also dann folgt dieser Dialog. Also der Direktor der technischen Entwicklung sagt, kennst du das Spiel? Ich sehe was du nicht siehst. Und der Sicherheitschef Lause sagt, natürlich, das haben wir doch alle als Kind gespielt. Dann sagt der Direktor des technischen Programms, ich weiß etwas, das du nicht weißt. Nach einem gedankenvollen Moment des Schweigens setzt er fort, wenn die Menschen davon erfahren würden, wäre es das Ende dieser Welt. Ja, und er springt dann auf und rennt dann zwischen diese großen Computer, die dann eben diese großen Magnetbänder haben, die sich hin und her drehen und ist einfach plötzlich tot. Ja, das ist so am Anfang des Films. Und ja, das Ende dieser Welt. Warum hast du das als Text gewählt? Was hat dich denn dazu bewogen zu sagen, damit möchte ich mein Buch starten? Naja, wenn alle Menschen diese rote Pille zu sich nehmen würden, mhm, um bei diesem Bild von Matrix zu bleiben, dann wäre diese Welt tatsächlich, in der wir heute leben, in der ein narzisstischer Irrer, mhm, irgendwie in wie viel Tagen? In 17 Tagen die, ja, Atomcodes kriegt, ja. Ja. Der sich eine Junta aus komplett durchgeknallten Leuten, einem Militär, einem oberen Militär, der vorher eingebremst wurde, weil er auch gerne gesagt hat, er erschießt gerne Menschen, mhm, das bereitet ihm Vergnügen. Deswegen, ja, nennt sie ihn Mad Dogs und so. Genau. Oder einem Klimawandelleugner, ja, der jetzt Umweltminister wird. Also ich, ja, meine, oder irgendwelchen Leuten, die sich für viele Millionen eben in Trumps Team eingekauft haben und jetzt da die Weichen stellen. Also er lässt noch mehr Alligatoren in den Sumpf, von dem er erzählt hat, er würde den austrocknen und so weiter und so fort. Ich meine. Weil du siehst ja, das würden heute viele Leute, also um jetzt bei dieser Anekdote zu bleiben, es würden viele Leute für ein leckeres Rumsteak die Matrix verraten. Umgekehrt, also für die Illusion eines leckeren Rumpsteaks in die Matrix zurückkehren. Würde ich dir nicht zustimmen. Dann habe ich dich missverstanden, was du sagen wolltest. Ich wollte wirklich damit sagen, dass die Verführung des Rumsteaks so groß ist, jetzt Anekdote, in sich in das Parlament einzukaufen, dass man halt dafür bereit ist, jede Illusion in sich hinein zu fressen. Weil das, finde ich, mit diesem Steg ist es halt wirklich, für mich symbolisiert es diese Illusion zu fressen. Das ist wirklich so dieses Animalische. Mhm. Ja, müssen wir schauen, irgendwie die Erzählweise von Matrix ist ja schon sehr spezifisch. Also der Ausgangsstoff ist ja Simulacron 3 von Daniel Galouis. Genau. Ich habe ja, wie gesagt, meine Geschichte ist, ich habe Matrix ein paar Mal gesehen, fand also den ersten Teil gut, den Rest fand ich dann irgendwie so, diese Sequels immer. Brauch nicht drüber reden, ich bin bei dir. Und dann Fassbinder, den ich sowieso liebe, weil Fassbinder, der hat auch versucht, mit seinen Filmen die Menschheit zu therapieren. Also der hat versucht, sie besser zu machen. Deswegen verstehen ihn viele Leute nicht und mögen ihn auch nicht, weil es ihnen dann doch zu pädagogisch oder zu überfordernd ist, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich natürlich als letztes dann eben dann die Vorlage gelesen und wollte dann wissen, wie viel hat da die Crew von Fassbinder, wie viel haben sie da selber reingebracht, also wie viel ist tatsächlich aus den Büchern übernommen. Was ist das für ein Geräusch? Das Geräusch ist das, wenn Wasser von oben hier. Ich dachte, hier ist so ein Radio, dudelt irgendwie. Nee, das ist das Geräusch hier von dort oben. Wenn oben das Wasser irgendwie läuft, dann macht es das, hört man das hier, weil hier hinten dran ist im Prinzip ist nur eine Trockenbauwand und da läuft es dann dran vorbei. Und das Witzige ist, das hört man nicht in der Aufnahme, das hört man nur, wenn man hier live drin sitzt. Das ist auch ganz interessant. Es gibt hier noch so andere Geräuschquellen, die man später in der Aufnahme nie hört. Über uns ist ein Kinderzimmer zum Beispiel. Ja, ich habe hier im Kopfhörer habe ich nichts gehört. Ein bisschen Netzbrummen habe ich, wenn ganz leise ist. Ja. Und jetzt halt dieses Geräusch, was sich so wie so ein entferntspieltes Transistorradio sich angehört hat. Okay, aber wir waren bei Matrix. Was war deine letzte Frage? Meine letzte Frage war, die Realität, was habe ich gesagt? Die Realität in sich hineinfressen? Nee, die Illusion in sich hineinzufressen, genau. Weil man dafür was kriegt. Genau. Genau, und der Reply von mir ist, ja, das ist so, wir Menschen sind eigentlich so, wir fühlen uns in der Gruppe wohl. Wir sind eigentlich nicht Herdentiere wie Schafe oder so, aber wir sind eigentlich auf Gruppen angewiesen für unser Überleben und es ist halt auch ein Instinktverhalten. Und deswegen begeben wir uns ungern an den Rand und wir stoßen ungern die Mehrheit der Menschen vor den Kopf. Und wenn jetzt aber die Menschen gemeinsam aus irgendeinem Grund angefangen haben, eine Lüge zu leben, dann ist es unheimlich schwierig, gegen diese Lüge zu leben und auch gegen diese Lüge anzugehen. Es gibt ja auch diese Kommunikationsbegriffe der Echokammer und der Schweigespirale. Ja? Bestimmte Dinge sind für Menschen unsagbar, weil die gesellschaftliche Reaktion so abweisend ist, dass Menschen sich nicht trauen, so eine Meinung zu vertreten öffentlich. Sie mögen sie vielleicht insgeheim hegen, aber sie sprechen sie nicht aus. Und weil sie vielleicht auch nicht damit leben wollen, bestimmte Dinge in ihrem Kopf zu sprechen, die sie sich nicht wagen auszusprechen, verstecken sie das auch ein Stück weit vor sich selbst. Das wäre so die Schweigespirale, also bestimmte Dinge sind unsagbar. Und das Gegenteil ist dann die Echokammer, dass halt die Leute sich gegenseitig in irgendeiner falschen Meinung bestätigen, weil sie eben die als Gruppe dann vertreten. Genau, und das ganz dieses Vakuum im Kopf. Phänomen und da genau, kommt ein externer da, und genau, und das, genau, dieses Vakuum im Kopfphänomen, was sich mit Phrasen füllt, geht dann in unheimliche Verbindung ein mit dem Prinzip dieser Echokammer. Das ist das, was wir eben in isolierten Bereichen der sozialen Netzwerke eben erleben gerade. Genau. Also von daher, man kann sich wirklich vergleichen. Tatsächlich ist es so, ja, es mag angenehmer sein, sich Illusionen über die Welt hinzugeben. Also zum Beispiel eine der größten Illusionen ist zum Beispiel eben dieser Glaube, dass allen Menschen, denen es heute schlecht geht, die haben es irgendwie verdient. Ja, also dem Obdachlosen auf der Straße, der hat es verdient. Allen möglichen Leuten haben es verdient, dass es ihnen eben so schlecht geht. Mir geht's gut, ich habe es auch verdient. Also damit habe ich mir gegenüber das gerechtfertigt. Und Selbstbestätigung, ganz klar. Ja. Genau, und die Empathie gegenüber anderen Menschen abgeschwächt, genau, die ich eigentlich sonst empfinden würde. Und da war es halt kritisch, ne? Also wenn Menschen das schaffen, irgendwie Empathie für ihre Mitmenschen auszuschalten, dann passiert etwas, was katastrophal ist. Es gibt einen sehr schönen Film, das könntest du auch in deine Shownotes reinschreiben. Es gibt den noch auf YouTube, wie Tiere fühlen. Das ist so eine 50-minütige Dokumentation, die Arte mal ausgestrahlt hat. Und da geht es um verschiedene Forschungen, die Verhaltensbiologen angestrengt haben, um herauszufinden, inwieweit das ist das, was wir Menschen als Moral definieren und was wir eben mit der Religion und so weiter assoziieren, inwieweit ist das auch Tieren zu eigen? Und das Resultat ist, fällt für uns sehr schlecht aus. Also zum Beispiel Mitgefühl und Solidarität. Da gibt es ein Experiment mit Ratten. Da gibt es einen großen Käfig. In diesem großen Käfig ist ein ganz kleiner Käfig und da ist eine Ratte eingesperrt. Und eine zweite Ratte, die ist frei innerhalb dieses Käfigs. Die Ratte in dem ganz kleinen Käfig, die kann sich nicht vor und zurück bewegen. Die ist da einfach nur eingesperrt. Normalerweise muss man sagen, Ratten gehen nicht normalerweise nicht in die Mitte des Käfigs. Mhm. Das tun sie nicht, weil die haben so einen Instinkt, sich nicht auf große freie Flächen zu begeben, weil sie sonst von Fressfeinden leichte Beute sind, genau. Und leichte Beute werden können. Und dieser Käfig, in dem die andere Ratte gefangen ist, ist halt in der Mitte des Käfigs. Trotzdem geht die Ratte hin und befreit. Die probiert so lange an dem Käfig rum, bis sie die zweite Ratte befreit hat. Das war der erste Versuch. Der zweite Versuch, jetzt wird's richtig spannend. Wieder ist eine Ratte eingesperrt in dem kleinen Käfig und da ist noch ein zweiter, so ein kleiner Käfig und da ist was Leckeres zu essen drin. Mhm. Und wieder ist eine Ratte frei. Was macht die Ratte? Sie hilft der zweiten Ratte, bevor sie an den Käfig geht, wo das Essen drin ist. Genau. Ja. Genau. Die meisten Leute sagen, naja, erst frisst du das Futter und dann befreist du die zweite Ratte. Aber nein, nein. Das Futter ist ja völlig safe, das ist ja das Schöne. Es gibt ja keinen, der ist, also keine externe. Also die Futterquelle stellt keine Gefahr da, sage ich mal so. Genau, und die Ratte denkt nicht so, solange die andere Ratte eingesperrt ist, kann ich alleine das Futter essen. Mhm. Ja, sondern sie befreit eben erst die andere Ratte und dann essen sie das Futter gemeinsam. Ja. Und das ist ein Verhalten, das würde ich bei vielen Menschen so, wie sie jetzt erzogen sind und so wie es in ihnen tickt, würde ich das nicht unbedingt erwarten. Ja. Und also das fand ich ein sehr schönes Experiment. Und andere Experimente, das war so, dass Wölfe kooperativ an zwei Enden von einem Seil ziehen müssen, damit sie gemeinsam Futter kriegen und dann teilen sie sich das. Mhm. Oder mit Hunden. Zwei Hunde, die gerne Pfötchen geben. Der eine Hund, also in einem Raum, die geben abwechselnd Pfötchen und der eine Hund kriegt die ganze Zeit eine Belohnung und der andere kriegt nichts. Mhm. Und dann empfindet der Hund, der nichts kriegt, der sieht die Ungerechtigkeit und ist so empört, dass er nicht mehr mitmacht. Obwohl er wahnsinnig gern Pfötchen gibt, macht er nicht mehr mit und mault rum. Mhm. Also man sieht, dass Tiere einen Gemeinsinn haben, dass sie sich gegenseitig helfen. Und die Verhaltensbiologen sagen, das ist auch ganz logisch. Ich meine, gegenseitige Hilfe, also innerhalb einer Art, ist Bedingung fürs Überleben. Das ist ja, genau, sonst würde die Art nicht überleben. Ja, und sie führen dann den Begriff der sogenannten Spiegelneuronen ein. Also ich bin damit jetzt nicht ganz glücklich. Also was sie damit versuchen zu beschreiben ist, wenn ein höheres Wirbeltier, also zum Beispiel eine Ratte sieht, einer anderen Ratte geht's schlecht, dann empfindet sie mit Empathie. Also sie sieht, was die andere Ratte erleidet und es löst bei ihr im Gehirn ähnliche Reaktionen aus, als würde sie das selber erleiden. Mhm. Und im Film gibt es einen weiteren Teil, da ist eine Kolonie von Affen und die Affen kriegen eine Melone geschenkt. Und die Affen essen von der Melone und der eine isst von der und dann kommt der nächste und will auch und dann so geht die Melone von einem zum anderen. Also sie wird herumgereicht. Mhm. Also nicht, dass sie sich das gegenseitig anbieten, aber sie geben das weg und ohne Hader. Und die Forscher sagen, ja, das ist ganz klar. Wenn wir mal ein anderes Verhalten beobachten, also wenn jetzt zum Beispiel eine Affin zum Beispiel egoistisch ist und versucht halt, die Melone für sich alleine zu haben und damit wegzugehen und sich von der Gruppe abzusondern und sie alleine zu futtern, dann wird die halt von den anderen nicht mehr berücksichtigt, genau, wenn es wieder was zu essen genau, gibt. Genau, verstoßen beim nächsten Mal. Ja, ja, und also dieser Film zeigt komplett, dass das, was Leute sagen, ja, das ist so die höhere Moral, ja, die goldene Regel der Ethik, ja, und so weiter, das müsste man durch Religion und Ethikunterricht und Moral, das müsste man erlernen. Mhm. Ja, aber das ist verhaltensbiologisch, das ist Bedingung fürs Überleben. Und wir haben im Moment die umgekehrte Situation, nämlich, dass es Menschen gibt, die es geschafft haben, dieses Verhalten zu umgehen, indem sie Machtstrukturen aufgebaut haben und eine Struktur, wie man Menschen entfremden kann von ihrem eigentlichen Naturverhalten, um sich selber in den Mittelpunkt und zur Hauptsache zu machen und andere Menschen auszubeuten. Mhm. Und das ist der gesamte Komplex von Herrschaft und Unterdrückung. Das bedeutet auch das Wort Regierungsapparat. Mhm. Es ist eine Maschine, die eben erlaubt, dass jemand straflos anderen Menschen, großen Mengen von Menschen schaden kann und es aber schafft, diesen Schaden aufrechtzuerhalten. Und ich sag's jetzt mal brutal. Es gibt immer Menschen, die haben bestimmte strukturelle Probleme. Selbst wenn wir in einer komplett freien Gesellschaft leben und Menschen nicht irgendwie entfremdet werden und durch bestimmte Situationen so geformt werden, dass sie eigentlich sozial unverträglich sind, wird es immer Leute mit irgendwelchen hirnorganischen Problemen geben, die sich einfach nicht sozial verhalten. Das wird es immer geben. Aber solche Menschen werden dann eher ausgegrenzt. Die Gesellschaft wird sich vor diesen Menschen schützen oder wird sie halt in ihre Freiheit so einschränken, dass sie für die anderen keine Gefahr darstellen. Mhm. Das wird es auch geben. Nur, dass solche Leute dann das organisieren, dass sie andere Leute suchen, die ähnlich sind, also die so in der normalen menschlichen Gesellschaft irgendwie nicht als gleichwertiges Mitglied von anderen behandelt werden würden. Also quasi die Äffin, die egoistisch sich verhält, gründet dann mit anderen egoistischen Äffinnen einen Verein und machen sich dann Uniformen und Abzeichen und benutzen dann brutale Gewalt und psychologische Tricks, um andere einzuschüchtern, um sie auszupressen. Das gibt es in der Natur nicht. Also das gibt es nur bei uns Menschen. Mhm. Und das ist aber nicht, davor schützt uns nicht die Religion, dafür schützt uns keine politische Ideologie, sondern das sind Systeme, die genau einerseits zu diesem Zweck entworfen wurden, um das zu bewerkstelligen, oder andererseits irgendwelche Leute haben versucht, diese Defizite zu heilen, indem sie neue Ideologien geschaffen haben. Und damit sind sie in den Wettstreit von Ideologien eingetreten. Mhm. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, Elektra, du versuchst eine neue Religion zu schaffen. Nee. Ja, es gibt aber Leute, die das sagen. Also es gibt Leute, die sagen, was du da machst, du versuchst ja irgendwie ganz tief in das menschliche Bewusstsein, in die Psyche einzugreifen. Ja, aber es geht eben nicht darum, die Leute neu zu programmieren, sondern eben diese Programmierung rückgängig zu machen. Das wollte ich mich gerade sagen, weil eigentlich ist das ja tief in uns verwurzelt. Es wurde ja bloß verändert oder ausgeblendet oder nicht mehr aktiviert oder nennst, wie du immer möchtest. Aber das sind ja eigentlich Grundfunktionen, die uns mitgegeben wurden. Ja. Also die eigentlich, die sind da, bloß die sind irgendwie verkrustet oder kaputt oder zu stark beeinflusst oder überstrahlt von diesen anderen. Genau, wir haben in unserem natürlichen Verhalten all die Bedingungen für eine sehr angenehme menschliche Gesellschaft, von der ich auch felsenfest überzeugt bin, dass die auch für die Größe des ganzen Planeten skaliert, ohne dass wir durch nationale Egoismen, ja, oder Egoismen, die sich an irgendwelchen willkürlichen Grenzen aufbauen, darauf angewiesen werden, uns gegenseitig übers Ohr zu hauen, zu unterdrücken und auszubeuten. Das brauchen wir nicht. Ja, und wir haben die gesamte Ausstattung, die wir dafür brauchen, die haben wir. Die ist eben nur zugeschüttet und verdeckt. Ja, und deswegen versuche ich, also ich nenne es so, dass die Mindcrash Zone, also dieses ein Projekt. Ich versuche Menschen dazu anzuregen, genauso wie ich, anderen Menschen irgendwie Informationen zukommen zu lassen, die es nahelegen, dass aus diesem Gedankenzyklus auszusteigen, also diese kognitive Endlosschleife zu verlassen, dass es eigentlich der Weg ist, nach dem ja viele Leute streben und wie gesagt die größten Risiken eingehen, nur um es kurzzeitig mal zu bekommen. Zu bekommen. Mhm. Genau. Und ich wollte ja eigentlich vorlesen. Genau, ich wollte gerade sagen, wieder mal eine Stelle aus deinem Kapitel 1, Vorrede. Im Laufe der Evolution haben unsere Vorfahren damit begonnen, ein komplexes System von Symbolen zu entwickeln. Einen Code für komplexe symbolische Kommunikation. Dieser Code, unsere Sprache, ist kein greifbarer Gegenstand, sondern nur ein Verfahren. Aber die Entwicklung dieses Verfahrens hat unserer Spezies einen enormen evolutionären Schub verschafft. Leider hat sich im Zuge dieser Entwicklung ein Betriebsunfall ereignet. Seit einem unbekannten Zeitpunkt in der Vergangenheit suchen Menschen in ihrem eigenen Code nach Weisheit. Bei diesem Ansinnen handelt es sich um einen elementaren Denkfehler, denn der Code selbst hat überhaupt keine Kenntnis von den Informationen, die wir darin suchen. Die Suche nach Weisheit im Dialog mit der eigenen Sprache ist eine vergebliche Liebesmühe, denn auch ein komplexer Code ist eben nur ein Code. Ein Code ist keine eigene, selbstständig denkende oder handelnde Sache. Der Code weiß selbst nichts von seiner Bedeutung, denn er ist kein Lebewesen. Er ist nicht einmal ein Objekt, das dazu in der Lage wäre, uns stumm auf dieses Missverständnis hinzuweisen. Ohne ein menschliches Wesen, das den Code interpretiert, ist ein gedrucktes Buch nur Kleckse auf Papier. Wenn niemand Informationen durch den symbolischen Code zwischenmenschlicher Kommunikation ausdrückt und damit von anderen verstanden wird, entsteht überhaupt kein Code in menschlicher Sprache und er bewirkt auch nichts. Er erklärt nichts, tut nichts, verändert nichts, will nichts, weiß nichts, hat keine Bedürfnisse. Trotzdem haben einige unserer Vorfahren angefangen, ihren eigenen Code zu vergöttern, so als ob der Code ein selbstständig denkendes Wesen von erhabener, höherer Intelligenz geschaffen hätte, mit dem es sich lohnen würde, in einen inneren Dialog einzutreten. Die Tatsache, dass wir uns selbst den Besitz einer erhabenen metaphysischen Intelligenz durch diesen Code zuschreiben, ist eben nur eine Zuschreibung, nichts weiter. Genauer gesagt, es ist ein Wahn, durch den ein historischer Berg von Irrtümern und menschlichen Katastrophen entstanden ist. Die ungeheure und absolute Mehrheit der Menschen sucht immer noch in ihrer Sprache nach Weisheit, und da die allermeisten Menschen zu ihnen gehören und sie sich dabei in ihrer imaginären, intelligiblen Welt der höheren Wahrheiten wie in einem undurchdringlichen Labyrinth verirrt haben, ist es mir leider unmöglich, die weit überwiegende Mehrheit der Menschen noch ernst zu nehmen. Die Suche in der eigenen symbolischen Kommunikation nach Weisheit, nach Geheimnissen, nach absoluten Prinzipien, mit denen man meint, die Welt erklären zu können, ist Philosophie. In der Philosophie haben sich drei Grundströmungen gebildet. Die Monisten meinen, es gäbe nur ein Prinzip, mit dem man die Welt erklären könnte. Zu ihnen gehören die Materialisten und Physikalisten. Thales von Milet war einer der ersten Monisten. Er glaubte, dass das ganze Universum aus Wasser in fester und flüssiger Form besteht. Dagegen meinen die Dualisten, es gäbe zwei Prinzipien, eine geistige Ursache und eine materielle Ursache, durch die man das Universum erklären könnte, wenn man beide Prinzipien erkannt hat. Als dritte Strömung meinen die Pluralisten, dass es mehr als zwei unterschiedliche Prinzipien, Systeme oder Sprachspiele geben müsse, mit denen man die Welt erklären kann. Egal, ob Monisten, Dualisten oder Pluralisten, alle drei Glaubensrichtungen suchen in ihrem eigenen Code nach der letzten, größten Weisheit. Soweit. Das war jetzt das. Es ist noch nicht das ganze, es ist noch nicht das ganze Vorwort. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen viel mit den Monisten und Dualisten. Ich lese dann dabei an der Stelle weiter, wo ich da noch den Schlussstrich drunter ziehe. Ich betrachte die Gedankenwelt meiner Mitmenschen als ein Irrenhaus. Gleichzeitig bin ich aber der Ansicht, dass diese Krankheit heilbar ist. Der aus diesem Buch abzuleitende Vorschlag ist ganz einfach. Hört auf, in eurem sprachlichen Code nach Weisheit zu suchen. Kommt wieder aus eurer virtuellen Innenwelt heraus und kehrt mit eurer Wahrnehmung zurück zum Raumschiff Erde. Ich darf daran erinnern, dass wir mit rund 107.208 Stundenkilometern um eine kleine gelbe Sonne kreisen, während die Sonne mit 864.000 Kilometern pro Stunde um das Zentrum unserer Galaxis kreist. Es gilt, einiges an Bord wieder zu reparieren und aufzuräumen, das im Verlauf dieses Betriebsunfalls der menschlichen Evolution kaputt gegangen ist. Beenden wir den Tumult und die Verwirrung durch die absurde Idee des menschlichen Geistes. Es ist allerhöchste Zeit. Bei dem Ihnen vorliegenden Text handelt es sich um eine Streitschrift. Darum ist der Umfang bewusst knapp gehalten. Aus meiner Sicht betrachte ich es nicht als Übertreibung, wenn ich Folgendes über den Inhalt sage. Wenn der Inhalt dieses Buches populär werden würde, das ist ein großes Wenn, dann würde die Gesellschaft neu starten. Ich habe die schwache Hoffnung, das noch erleben zu dürfen. Berlin, den 15. August im Jahr 46 nach Unix. Elektra Wagenrad. Ich finde es so schön, weil dieser Text bist vollkommen du. Das ist so krass. da ist nämlich, es ist so vielschichtig, wo soll ich anfangen? Also beim einfachsten. Es ist Technik, das bist du. Es ist ganz, ganz viel Philosophie, das bist du. Das ist der das Hamsterrad, was du nicht bist, aber die Leute praktisch vorführst, das bist auch du. Also in die Augen, also nicht vorführen, ist vielleicht etwas gemein, vielleicht ausgedrückt, aber zu konfrontieren, sagen wir es mal so. Was wollte ich noch sagen? Mir sind noch zwei Sachen eingefallen. Das ist einfach, eigentlich ist das deine Selbstbeschreibung. Ich habe aufgeschrieben, was mich aus tiefstem Herzen umtreibt. Mhm. Was ich den Menschen sagen will. Ich meine, das Problem ist ja immer too long didn't read, ne? Genau. Diese Abkürzung. Ja. Und darum ist es ja auch. Genau, und ich versuche halt so den Leserinnen und Lesern möglichst am Anfang schon möglichst viel rüber zu helfen. Das Problem ist natürlich, dass sich dann viele Leute hoffnungslos überfahren fühlen und dann unter Umständen nicht weiterlesen oder sagen. Oder sie suchen den Buch Punkt. Genau, nach der Erklärung. Ja. Und das ist aber nicht da, der Punkt der Erklärung. Nein, also es gibt keine Erklärung, sondern es ist nur der Code in deinem Kopf. Der wird dir nicht die Weisheit offenbaren, auch wenn du ewig danach suchst. Mhm. Und auch nicht, wenn du auf die Weisheiten anderer Leute zurückgreifst, die in genau dem gleichen Dilemma gesteckt sind. In der gleichen Programmiersprache, aber vielleicht haben sie andere Software-Bugs drin. Ne? Naja, wie gesagt, der Bug ist eben, schau, stell dir vor, wir beide entwickeln ein Computersystem, mit dem man in natürlicher Sprache kommunizieren kann. Ja. Also es hat ein Sprachausgabemodul, damit der Computer uns in gesprochener Sprache was sagen kann. Und es hat ein Spracheingabemodul, was gesprochene Sprache versteht. Ja. Ich meine, wir jetzt als Ingenieurin und Ingenieur, würden wir ein Computerprogramm oder ein System entwickeln, wo die Programmroutine fehlt, die unterbricht, dass sich das Sprachausgabemodul mit dem Spracheingabemodul des gleichen Systems zurückkoppelt? Unterbricht? Nee, warum soll es unterbrechen? Nein, ich meine, nehmen wir den Batman-Routing-Algorithmus. Ja. Da gibt es im Debug-Modus gibt's eine Schleife, die sagt dir irgendwie, receiving my own packet, ignoring. Ja. Ja, also diese Nachricht kommt von mir. Genau. Also ist sie nicht für mich. Ja. Ja? Und wenn wir jetzt diese Programmschleife weglassen, wenn der Computer nicht an dem Klang seiner eigenen Stimme, an seinem Sprachmodul erkennt, dass er der Absender ist, interpretiert unser Computer seine eigenen Sprachausgaben als Spracheingaben, an jemand anderen, gell? Die von jemand anderem auf ihn zukommen, und er reagiert darauf. Mhm. Und genau diese Programmroutine, diese Rückkopplungsschleife, die zu Oszillationen führt, die ist bei den meisten Menschen nicht da. Hm. Oder verkümmert. Verkümmert, deaktiviert. Ja? Stattdessen wird diese autokommunikative Schleife, diese Autokommunikation, wird dazu verwendet, um Menschen durch Autosuggestionen zu programmieren. Und es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich brauche mehr Performance im Hamsterrad. Ja, ich muss mehr Umdrehungen pro Minute schaffen. Und das schaffe ich dadurch, indem ich durch die Autokommunikation mich entsprechend motiviere. Also Leute lernen, also sie kaufen sich Bücher. Zum Beispiel gibt es ein Buch von einer Frau, das heißt, lassen Sie Ihr Gehirn nicht unbeaufsichtigt. Mhm. Ja, also Selbstoptimierung in dem Sinne, ich betrüge mich umso heftiger, aber ich bin erfolgreich dabei. Mhm. Also ich verbessere meine Performance darin, mich selber zu verarschen, zu bescheißen. Ja. Und solche Bücher werden auch dankbar wohl gekauft. Also es gibt einen großen Markt dafür. Da passt dieses Buch nicht rein. Das geht komplett gegen den Strich. Also genau. Das ist praktisch die andere Seite. Die andere Seite, die sie nicht sehen. Ja. Das ist praktisch das Stückchen, wo das Hamsterrad aufgehängt ist, was innen drin ist, was man unbedingt braucht, aber niemals zu Gesicht bekommt. Mhm. Genau. Und dann könnte man ja sagen, demontier mal das Hamsterrad, guck mal, was da ist. Schraub das mal ab, dann hast du mehr Platz im Käfig. Und eigentlich, warum bin ich eigentlich im Käfig? Nicht genau. Ja. Warum eigentlich? Und solche Gedanken, die kommen einem dann in den Sinn, aber das Gehirn hat dann schon geschaltet. Mhm. Es kommt eben nicht darauf an, was wir uns sagen, sondern dass das Gehirn schaltet. Auch teilweise automatisch schaltet, weil es halt in vorgelebten Strukturen unterwegs ist. Und man kann niemals den späteren Schaltvorgang einleiten, weil du schon bei dem Gehirn schon im roten Bereich bist. Der Drehzahlmesser ist schon am Anschlag. Der Motor hat schon den Eigenschutz aktiviert, um nicht zu überdrehen. Ne? Ja. Ja, und Charles Ferniehoff, den ich vorher zitiert habe, den Psychologen, der redet halt davon, das innere Speech-Netzwerk, das ist, er versucht es zu lokalisieren, das ist auch so ein, wird immer so versucht, im Gehirn wird, die Funktion ist hier und die Funktion ist da. Aber solche Patterns, ich betrachte das mit Vorsicht. Aber es gibt eben bestimmte Areale im Gehirn, also auch eine Untermenge N an Neuronen, die eben an diesen Autokommunikationsprozessen beteiligt sind. Und ich habe vorher erzählt, ich habe dann Ende der 80er, Anfang der 90er mein erstes Buch geschrieben. Und so die Kernbotschaft dieses Buches ist, dass die Menschen, die in der Psychiatrie sitzen und darunter leiden, dass sie Stimmen hören, da redet niemand Fremdes mit ihnen, sondern sie sprechen zu sich selbst, genau. Nur sie erkennen diese Stimmen nicht mehr. Genau, da ist im Prinzip das Voice-Input-Modul ist kaputt, weil sie gar nicht wissen, dass das eigentlich ihre eigene Stimme ist. Genau, und Ferniehoff beschreibt es auch, also mittlerweile ist es Stand der Wissenschaft. Also ich habe das damals in den 90ern geschrieben, mittlerweile dank MRTs und sind auch mittlerweile sind einige Wissenschaftler da auf die Idee gekommen, zum Beispiel mal zu schauen, wie sind die Gehirnaktivierungsmuster, wenn jemand bewusst im Kopf mit sich selbst redet und wie ist es bei jemand, der die ganze Zeit Stimmen hört. Und sie haben eben diese Ähnlichkeiten gefunden und sind dann eben zu genau diesem Ergebnis gekommen. Also anhand der Untersuchung des Aktivierungsmusters im Gehirn sind sie drauf gekommen, okay, Menschen, die Stimmen hören, also die sogenannten Stimmenhörer, die reden halt im Kopf mit sich selbst. Weil bei Rechtshändern in der linken Hemisphäre lokalisiert man einen Bereich, in dem Sprache aktiv erzeugt wird. Und in der rechten und in der linken Hemisphäre sind Bereiche, die Sprache dekodieren. Also da haben wir quasi zwei Spracheingabemodule und das eine Sprachausgabemodul. Und die sind rückgekoppelt. Und das sieht man im MRT, ja, durch die ungleichmäßige Aufnahme von Nährstoffen, die man mit einem Tracer versehen hat. Und bei Menschen, die also wirklich Stimmen hören und in dem Sinne auch mit denen interagieren, ist dann halt der Vorderbereich des Gehirns, also der Vorderlappen, aktiv, in dem halt soziale Interaktionen stattfinden. So, auch der, dann kommen wir dann zu der Erklärung, warum es diesen Untertitel gibt, eben, dass der kleine Homunculus eben im Vorderlappen sitzt. Und ich habe halt angefangen, dann mit diesen Leuten zu diskutieren, also unter anderem mit Peter Brugger, da gibt's eine Dokumentation von Arte über Stimmen hören. Und da ist dieser Mensch zu sehen und man sieht halt auch diese Experimente, die sie mit einer Frau aus Bayern machen, die Tontechnikerin ist beim Bayerischen Rundfunk. Ich glaube, Stimmen hören oder so heißt es. Gibt's sicherlich auch auf YouTube. Ich werde es verlinken. Ja, genau. Und daraufhin habe ich halt Peter Brugger per E-Mail angeschrieben und habe halt angefangen, mit ihm zu diskutieren und habe versucht, ihm zu sagen, ja, für mich ist es völlig klar, dass die Menschen ihre eigene Stimme nicht mehr als ihre eigene Stimme erkennen. Ich meine, alleine die Tatsache, dass jemand mit seiner eigenen Stimme spricht, spricht doch dafür, dass er davon entkoppelt ist, dass es ja seine eigene Stimme ist. Weil sonst könnte er sagen, ja, das ist meine eigene Stimme, was hat die mir jetzt zu sagen? Genau, der kriegt dieses Job-Package nicht, dass es sein eigenes Paket ist und genau. Er hat nicht geguckt, dass es auch seine Absenderadresse genau. war. Und der wissenschaftliche Stand im Moment ist der, dass die Wissenschaftler das nicht sehen, you should drop your own packet. Was kommt ja von dir? Und genau an dem Punkt geraten wir dann aneinander, da sage ich ja, okay, das ist ja schon entfremdet, also entkoppelt, wenn jemand mit seiner eigenen Stimme redet. Und bei den Wissenschaftlern ist es so, naja, solange die Leute noch merken, dass es ihre eigene Stimme ist oder ihre eigenen Stimmen, weil die Leute sind ja dialogisch und spielen es dann mit mehreren Stimmen durch, da ist es dann normal, na, weil sie genau dieses Pattern halt im Kopf haben, weil sie genauso gestrickt sind. Und ich trolle sie halt, ne? Ich schreibe ihnen halt E-Mails und ich erzähle ihnen das, ich mache dann logische Argumente. Und bei den meisten schläft der Dialog dann sofort ein oder ich kriege nie eine Antwort. Mit Peter Brugger war es dann so, dass wir uns eine Weile unterhalten haben darüber. Und ich denke mal, er fand es anregend, aber es passt halt einfach nicht in seine wissenschaftliche Wirklichkeit. Er bringt es wahrscheinlich nicht unter. Und bei Charles Ferniehoff ist es so, ja, er hat halt so ein Buch, er ist halt der Experte auf dem Gebiet. Er hat so viel, 350 Seiten darüber geschrieben mit Hunderten von Links und er hat halt sich durch die ganze Literatur durchgequält und ja, er stellt nie in Frage, dass ein Mensch mit sich selber kommunizieren muss. Und ich habe ihm geschrieben, ja, aber wenn man sagt, ich bin eins, ja, eins sein, ja, wenn man dieses Konzept des Einsseins bis zum Ende durchdenkt, dann stellt man doch fest, ich muss doch gar nicht mit mir selber kommunizieren. Ja. Aber bei ihm ist einfach felsenfeste Überzeugung, es gibt einfach Bereiche in meinem Gehirn, die müssen dann vielleicht doch kommunizieren. Die sind irgendwie autark von deinem Eins, die sind dann dann. Genau, die sind dann mehrere und die müssen dann miteinander kommunizieren. Das ist eben schon Add-ons, die von außen gekommen sind oder wie auch immer. Genau, und das ist dann schon die höhere Funktion des Bewusstseins und so weiter und so fort und jala, jala, jala. Ich meine, unser gesamter Bewusstseinsbegriff, den wir heute haben, basiert darauf. Also was die Menschen heute Bewusstsein nennen, ist tatsächlich dieses innere Holodeck, ja, was durch diesen inneren Sprachraum in Bewegung gesetzt wird. Ja, auch ich sehe, wir beide verstehen uns. Ja, zum Glück. Ich habe ja schon echt Angst gehabt, wo ich sage, ich stehe hier da und denke mir so, was erzählst du mir hier gerade vom Pferd? Aber ich meine, das Problem ist, so wie wir das jetzt uns lockerflockig unterhalten und du ergänzt Sachen und du stimmst mir zu, das machen die allerwenigsten Leute. Die meisten Leute geraten da in große. Ja, die kommen halt in ihre Denk- und Verhaltensmuster halt rein und probieren sich halt, ich sag's mal ganz krass, mit ihrer vielleicht auch nur beschränkten Einsatzfähigkeit ihres Gehirns, dann sich diese Sachen zu erklären und ihrer Welt gerecht zu werden und gar nicht genau diesen anderen Faktoren zuzulassen, ne? Weil sie halt irgendwie durch Prägung, durch was auch immer, ne? Da irgendwie nicht dazu in der Lage sind. Das Problem, ja, das stimmt. Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken. Ich würde sagen, die meisten Menschen haben eben diese Strategie, wenn sie vor ein Problem gestellt werden, dann bemühen sie dieses bewusste Denken. Ja, aber das ist die Philosophie des Nichtdenkens, die verstehst du nicht durch Denken. Ja. Ja? Also du kannst das Nichtdenken nicht denken. Also du kannst das Nichtdenken nur durch Nichtdenken durchdringen. Und das gelingt ihnen nicht. Und gerade in dem Moment, wo ich sie darauf anspreche, rege ich sie auf eine ganz enorme Weise dazu an. Und Leute sagen dann auch, ach, das ist schon irgendwie toll, ich verstehe es zwar nicht, aber du regst bei mir unheimlich viele Gedanken an. Aber es ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Ja? Ich möchte eben diese Stille am Ende auslösen. Aber es gibt wahrscheinlich keinen, oder ich habe noch nicht den direkten Weg gefunden, der bei allen Menschen wirklich zu jedem Zeitpunkt und für jeden wirklich genau dorthin führt. Den Exploit hast du noch nicht, ne? Ich habe den Exploit, aber er ist halt nicht so, dass man den jeder Windows-Maschine irgendwie kurz zupingt und die kriegt dann Bluescreen. Ja, ein Ping of Death für den kleinen Homunculus, den habe ich nicht. Ja. Ja. Ja, du hältst gut durch. Natürlich halte ich gut durch. Hallo, ich bin hier proofed. Welche Stelle in diesem Buch hat dir am meisten, ich will nicht sagen Schwierigkeiten bereitet, aber ich erkläre dir, was ich damit sagen möchte. Bei welchem Teil des Buches hast du extrem drauf achten müssen, wie du es schreibst, dass du das Gefühl hast, dass es bei anderen Leuten ankommt? Also es gibt ja. Ich weiß sofort, welche Stelle das ist. Und zwar. Kannst du die vielleicht mal vorlesen? Am Anfang des Buches geht es mir darum zu beschreiben, wenn du aufhörst, dich in dieser inneren Schleife zu bewegen, dann gerätst du in einen Zustand, der ist ähnlich zu einem Flow. Mhm. Nur Flow ist eben auf eine bestimmte Aktivierung ausgerichtet. Also im Flow ist so, du gehst einer Tätigkeit nach, die ist rewarding, also du fühlst dich dadurch belohnt durch das, was du machst. Und gleichzeitig bist du aber weder gelangweilt, weil es völlig unterfordernd ist, noch bist du überfordert. Mhm. Bist du überfordert. Und da im Anschluss bringe ich eben dieses Problem, dass Menschen glauben, sie haben einen freien Willen, aber dieser freie Wille ist dadurch zustande gekommen, dass sie selber von ihrem Eigenwillen entfremdet wurden. Und ich gehe dann so ein bisschen in die Geschichte und ich lande dann bei Ur-Nammu, und zwar bei dem ältesten erhaltenen Gesetzestext, der gebaut wurde, um Menschen zu programmieren, also um ihre innere Kognitionsschleife zu programmieren. Und das aus mir rauszuschreiben, das war tatsächlich, habe ich am schwierigsten empfunden. Und damit habe ich auch relativ viel Zeit verbracht. Weil du sagst, am schwierigsten empfunden, um es verständlich zu schreiben oder es für dich, also hast du es dann, um das so zu machen, dass es andere lesen und verstehen können? Oder war es einfach nur schwierig für dich, das irgendwie zu fassen und zu beschreiben? Es geht eigentlich immer darum, Schreiben ist ja ein monologisches Medium. Ich habe etwas und das schreibe ich heraus. Ich versuche es in Worte zu fassen. Das Problem ist, zu antizipieren, wie nimmt das jemand auf? Genau. Das ist gerade bei dieser Art von Text, ist es extrem schwierig. Auch der, schon allein der Versuch ist irgendwie, das bewusst herbeizuführen, ist irgendwie Quatsch. Mhm. Also ich kann letztendlich nur schreiben, wenn es im Fluss ist, als wenn es fließt. Also entweder habe ich Inspiration, ich kann es rausschreiben, oder es ist letzten Endes Makulatur, ich lese es hinterher nochmal durch und ich lösche es dann wieder. Okay. Ja. Aber mal los. In welchem Kapitel ist es? Was? Das ist 303, hier spricht der Geist von Ur-Nammu. Okay. Also das Problem ist natürlich, es ist jetzt, du hast nicht den Kontext der vorherigen 34 Seiten. Der älteste schriftlich überlieferte Herrschaftsmythos, mit dem Menschen hörig gemacht wurden, findet sich im Gesetzeskodex von Ur-Nammu, der die Programmierung seiner Untertanen in Keilschrift auf Terrakotta-Tafeln niederschreiben ließ. In der Einleitung des Kodex begründet er seine Herrschaft. Ich, Ur-Nammu, König von Ur und mächtiger Krieger, wurde von den Göttern beauftragt, die Menschen von Sumer durch die Macht des Mondgottes Nanna und die Weisheit des Sonnengottes Utu zu regieren, um für Gerechtigkeit und Gleichheit zu sorgen. Soll heißen, mein Wille, der sich durch meine Sprache ausdrückt, ist euer Gesetz. Ich bin ein mächtiger Krieger und Gottkönig, Nachfahre des mythischen Halbgottes Gilgamesch. Für die absolute Mehrheit meiner Untertaninnen und Untertanen bin ich ebenfalls wie ein Halbgott, handle im Auftrag der Götter, stehe mit ihnen im Kontakt und habe eine mythische Macht. Wehe dem, der sich mir widersetzt, er möge sich gut in Acht nehmen. Da die Sumerer aus tiefstem Herzen an Götter glauben, sie ehren und fürchten, sind sie mir extrem hörig. Alles, was ich ihnen befehle, setzen sie sofort ohne zu zögern in die Tat um. Ich kann sogar noch weitergehen, um meine Herrschaft zu sichern und auszudehnen. Ich lehre meine Untertaninnen und Untertanen, sich vorzustellen. In meinem Kopf ist der weise und gute Geist von Ur-Nammu drin, und der Geist von Ur-Nammu sagt mir, was ich denke und was ich zu tun habe. Die Programmierung von Ur-Nammu ist in sämtlichen If-Then-Routinen, Wenn-Dann-Routinen mit Und-Oder-Verknüpfungen geschrieben. Gerade so, wie man auch die Programmierung eines primitiven Staubsaugerroboters vornehmen kann. Wenn du anstößt, dann drehe dich um 90 Grad nach rechts und fahre vorwärts. Konkret sah die Programmierung von Ur-Nammu so aus. Wenn ein Sklave einen Sklaven heiratet und der Sklave wird frei, dann muss er im Haushalt seines Herrn bleiben. Wenn ein Sklave eine freie Person heiratet, dann ist der erstgeborene Sohn seinem Besitzer zu übergeben. Wenn ein Mann die Frau eines jungen Mannes entjungfert, dann wird er getötet. Wenn die Frau eines Mannes einem anderen Mann folgte und er schlief mit ihr, dann wird die Frau getötet und der Mann bleibt frei. Wenn ein Mann mit Gewalt die Jungfrau Sklavin eines anderen Mannes entjungfert, dann muss dieser Mann 5 Schekel Silber bezahlen. Wenn ein Mann der Hexerei beschuldigt wird, dann muss er sich der Flussfolter unterziehen. Wenn die Unschuld damit bewiesen ist, dann muss sein Ankläger ihm 3 Schekel bezahlen. Und so weiter und so fort. So geht dann diese Liste der Grausamkeiten weiter, ne? Mit der zitierten Gerechtigkeit, Gleichheit und der göttlichen Weisheit und der Herrschaft von Ur-Nammu war es offensichtlich nicht weit her. Also da wird Sklaverei betrieben und so weiter und da werden Menschen gefoltert und also es ist also richtiger Dreck. Und da ging es mir halt drauf an, irgendwie, da war ich darauf aus, den Leuten klarzumachen, dass diese Art von Programmierung, sie hat sich in sublimierter Form immer weiterentwickelt. Also da war erst der Kodex von Ur-Nammu, den wir heute auf keinen Fall einhalten würden. Aber trotzdem würden Leute sagen, aber die Menschen brauchen diese Programmierung, sie brauchen sie. Und ich wollte eben zeigen, nein, das ist eine komplette Willkür. Da hat sich ein Mensch über andere erhoben. Und dieses Prinzip, dass jemand anderen Leuten einredet, er sei der Sohn eines Gottes. Und deswegen müssen sie ihm hörig sein. Und deswegen müssen sie seine Worte in seinem Kopf wiederholen und quasi seinen Geist, also den Inhalt seiner Sprache, das, was er als seine Gedanken ausgibt, sich verinnerlichen und danach handeln, das ist irgendwie, ja, das ist extrem schwierig zu durchbrechen, weil die meisten Leute, die haben eine Höllenangst davor, das zu verlassen und sie haben gelernt, meine menschliche biologische Natur ist schlecht und sie muss durch solche guten Geister der Götter bezähmt werden. Also im Prinzip ist die Grundprogrammierung, also die Hardware ist schlecht und dementsprechend brauche ich jetzt irgendwie so einen schlechten Software-Bugfix, um die kaputten Hardware irgendwie am Laufen zu behalten. Ur-Nammu, ja, ich nenne es jetzt mal Ur-Nammu so als Begriff, weil es ist eben das älteste, überlieferte, ist quasi das Betriebssystem in deinem Kopf. Und das musst du haben. Das ist dein freier Wille. Das ist der freie Wille. Das ist nicht dein Eigenwille, das ist dein freier Wille. Und wir geraten jetzt akut in das Problem, dass um 2003, 2004 hat Wolf Singer, ein sehr bekannter Professor, der hat mehrere Institute gegründet in Frankfurt bei Fraunhofer. Der hat mit seinen Kollegen erkannt, es gibt keinen freien Willen. Also die Vorstellung, dass wir durch Willenskraft unser Gehirn steuern, das ist absurd. Ja, also dieses Konzept, in meinem Körper lebt einer und der steuert mich und das bin ich. Ja, also diese Identifikation mit dem ärgsten Feind. Ja, und hier ist dann der ärgste Feind aus meiner Sicht völlig klar. Das sind die Nachfahren von Ur-Nammu. Das ist also ein Hack. Ja, wie bei Neal Stephenson. Wie heißt das nochmal, das Buch? Entschuldige. Snow Crash. Snow Trash? Snow Crash. Snow Crash. Snow Crash von Neal Stephenson. Neal Stephenson, Science-Fiction-Autor, der hat nämlich genau das aufgegriffen und Snow Crash ist eben ein Virus, der in der Sprache der Sumerer direkt zu bestimmten Arealen im Gehirn spricht und dadurch einen Bewusstseinsabsturz auslöst. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, ich kenne es nur so ein bisschen und Neal Stephenson hat sich inspirieren lassen von Julian Jaynes, der Ursprung des Bewusstseins durch den Zusammenbruch der bikameralen Psyche. Ganz langer Titel. Der Ursprung des Bewusstseins durch den Zusammenbruch der bikameralen Psyche. Und das war ein Psychologe, der hatte ein sehr umfangreiches Wissen über die gesamte Psychologie und hat ihm dann eine Theorie hinzugefügt, dass Menschen, früher hatten sie gar kein Bewusstsein. Und dann haben sie irgendwann angefangen, zu sich selbst zu sprechen im Kopf. Aber sie haben die Stimmen in ihrem Kopf als die Reden der Götter interpretiert. Mhm. Und zwar habe die rechte Gehirnhälfte zur linke Gehirnhälfte gesprochen über so einen ganz dünnen Nervenkanal, der die beiden Gehirnhälften verbunden hat. Verbindet den Cortex, Nervus Cerebri. Der lateinische Name ist hier drin, ich muss das jetzt nachschlagen. Und da dieser Nervenkanal ganz schmal ist, habe die rechte Gehirnhälfte die menschliche Sprache, also die natürliche menschliche Sprache benutzt, also quasi als Kabel, als Ethernet-Kabel zwischen der rechten und der linken Gehirnhemisphäre. Aber die andere Gehirnhemisphäre habe diese Stimmen als die Reden von äußeren Göttern beurteilt und die Menschen hätten diesen Stimmen automatenhaft gehorcht. Okay. Und vor circa 3000 Jahren, das versucht er anhand von der Elias, also von so schriftlichen Überlieferungen, von so Geschichten zu erzählen, wo er zeigt, ja, diese Menschen, die haben immer die Stimmen im Kopf als Götter wahrgenommen und das sind ihnen einfach wie Automaten, wie Roboter gehorcht. Das sei irgendwann zusammengebrochen und das erst habe zur Individualität und zum eigenen menschlichen Bewusstsein geführt. Mhm. Und dieses Buch ist halt, das hat in den 70ern für Furore gesorgt und wurde sehr begeistert rezensiert von den New York Times und so und war ein Bestseller. Trotz des kontroversen sperrigen Titels. Natürlich ist diese ganze Theorie, ja, also von durch diesen dünnen Nervenkanal werden irgendwie akustisch Sprache übertragen, das ist irgendwie so völlig gerade im Kopf. Völlig unhaltbar. Ja. Aber er hat Menschen angeregt, weil er der Erste war, der eben über die manipulative Kraft von Stimmen im Kopf geredet hat. Er hat zum Beispiel in eine Glanzstelle bei ihm in dem Buch ist, dass er sagt, also stell dir vor, jemand sitzt dir gegenüber und gibt dir Befehle. Hey, verrat mir mal deine Kreditkartennummer, gib mir mal all dein Geld und wasch mir den Arsch. Mhm. Ja? Wenn jemand irgendwie in 5 Meter Abstand ist zu dir sagt, dann ist die manipulative Kraft seiner Stimme viel weniger. Korrekt. Als wenn er direkt vor dir ist, also direkt so, direkt Nasenspitzenkontakt zu dir hat. Ja, merkt man ja heute im militärischen Umfeld, genau so läuft's ja, ne? Also dieses Mittel. Und dann der nächste Schritt und er ist tatsächlich der Erste, der mir bekannt ist, irgendwie dann gesagt hat, ja, aber die manipulative Kraft wird ja noch viel schlimmer, wenn der quasi von hinten in deine Ohren spricht und dann wird diese manipulative Kraft noch mehr verinnerlicht, wenn die Stimme zwischen deinen Ohren spricht, also im Kopf. Und das macht er, um halt zu zeigen, dass die Illusion der Stimme eines Gottes, die zu dir spricht, natürlich einen unheimlich manipulativen Charakter hat. Und aus irgendeinem Grund meint er dann, dass dieses Phänomen, also dass die innere Sprache die Menschen beherrscht, das sei schon weg. obwohl wir genau das Gegenteil erleben. Also behauptet er, schon vor 3000 Jahren hätte dieser Umbruch stattgefunden und damit hätte sich erst die eigentliche Zivilisation und der menschliche Fortschritt gebildet. Okay, ich glaube, der hat das, die Release Notes des Patches nicht gelesen, hä? Na, ich meine, er war halt einer, der irgendwie so in diese Richtung gedacht hat, ohne sich wirklich darüber bewusst zu sein, was da wirklich alles abläuft. Und der erste Teil des Buches ist durchaus lesenswert. Also man findet das auch als freie Kopie in Englisch und Deutsch. Und zumindest den ersten Teil, das ist das erste Buch, also es ist natürlich ein Buch, aber den ersten Teil, das erste Buch. Das erste Buch ist durchaus interessant, weil er nämlich tatsächlich nachweist, dass man all dieses Selbstgespräch im Kopf gar nicht braucht, um ein verständiger, vernünftiger Mensch zu sein. Ja, das weist er nach. Weil er muss innerhalb dieser Theorie nachweisen, dass es Menschen gab, die eben kein Bewusstsein hatten, die waren aber trotzdem überlebensfähig. Ja, ja. Ja, und um das dann nachzuweisen, beschreibt er dann, ja, du brauchst es nicht zum Urteilen, du brauchst es nicht für rationale Entscheidungen, aber für irgendwas braucht es dann am Ende doch. Und er schlägt einfach nie die Brücke, dass eben diese inneren Stimmen im Kopf, die die Menschen manipulieren, nie aufgehört haben. Mhm. Das kriegt er nicht hin, das packt er nicht. Und trotzdem ist das Buch dann, also das klingt ja so, als ob das Buch ja niemals zu Ende geht oder die letzten Endes die Erklärung irgendwie. Doch, doch, er entwirft halt diese absurde Theorie, das, die rechte Gehirnhälfte habe halt, war andersrum, habe halt über diesen dünnen Nervenkanal gesprochen und dann hätten die Menschen halt gelernt, das nicht mehr als die Stimmen von Göttern zu interpretieren, sondern es als ihr eigenes Bewusstsein zu betrachten und damit sei dann eben der große Fortschritt der Menschheit habe damit eben begonnen. Ach so, das hat er wirklich dann als Erklärung letzten Endes, ich dachte, das wäre bloß eine. Ach so, okay. Genau, also er zieht tatsächlich, obwohl es wirklich, er hätte ja nur in sich hineinlauschen müssen, um zu erkennen, dass es nicht so ist, dass es nicht Stille drin ist, aber er deutet es eben um. Es ist halt meine eigene Stimme und damit habe ich Individualität und damit habe ich Bewusstsein. Also indem ich mir quasi die Stimme des Gottes, die in meinem Kopf spricht, zu meiner eigenen Stimme mache, habe ich dann den Durchbruch. Und das hat auch niemand hinterfragt. Das hat damals niemand hinterfragt. Das ist einfach, die Leute haben das akzeptiert, fanden das ein bisschen, also über Richard Dawkins bin ich auf ihn gestoßen. Richard Dawkins soll über dieses Buch gesagt haben, er ist sich nicht klar, ob es genial oder genial verrückt ist. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Buch. Und es ist tatsächlich für Leute, die da noch in dieser kognitiven Spirale drin sind, ist es schon, ja, es ist provozierend. Also es löst tatsächlich interessante Gedankengänge aus. Und das hat eben Neal Stephenson dazu gebracht, Snow Crash zu schreiben. Sehr abgefahren. Eine Stelle in deinem Buch, was dir am meisten Spaß gemacht hat. Oh ja, also. Wo sagst du, geil. Da. Also. Ich mag Theorien, die man mit wenigen Sätzen umreißen kann. Mhm. Beginnen wir also dieses monologische Gespräch mit ein paar provokanten Thesen. Ich hoffe, Sie lassen sich nicht davon abschrecken, auch wenn Ihnen vielleicht noch vieles unverständlich erscheint. Lesen Sie einfach weiter, es wird sich klären. Erstens, die Tatsache, dass man im Gehirn spricht, bedeutet nicht, dass man denkt, sondern nur, dass man redet. Da man dabei alleine redet, heißt das, dass man für sich alleine spricht, sofern man nicht religiös, mythische Geistwesen hören zu. Oder paranoid schizophren. Geheimdienste hören zu und reden mit. Oder beides ist. Entweder redet man bei einem solchen Gespräch im Kopf vor sich hin, oder man redet dabei zu sich selbst. Ist Letzteres der Fall, dann scheint es so, als würde unsere Sprache uns gegenüber ein eigenes Bewusstsein besitzen, das sich uns durch sprachliche Symbole offenbart. Ich nenne diesen Vorgang einen Akt des metaphysischen Symbolismus. Warum hat es so viel Spaß gemacht, das zu schreiben? Weil das ist ein Frontalangriff. Also wenn du das liest, irgendwie schon alleine, wenn du liest irgendwie die Tatsache, dass man im Kopf redet, bedeutet nicht, dass man denkt. Und entweder redest du davor dich hin oder sprichst dich selber an. Ich meine, wenn man damit konfrontiert ist, dann muss einfach was passieren im Kopf. Das war also. Die Provokation hat dir so viel Spaß gemacht. Ja, ich meine, ich mache halt zum Beispiel auch so, wie du Fragen stellst, frage ich die Leute, fragst du dich? Und die Leute fragen dann zurück, was? Dann mache ich, das war gar nicht die Frage, ich wollte nur wissen, ob du dich fragst. Aber wenn deine Gegenfrage ist, was du dich jetzt fragst, dann fragst du dich. Dann ist mir klar, dass du dich fragst. Ja, und dann frage ich die Leute, wie viel Prozent von den Selbstgesprächen, die du da jeden Tag führst, irgendwie machen denn Sinn? Und dann, manche sagen dann 1%. Echt? Ich dachte, dass die Leute sich da mehr bestätigen und sagen, ach, alle meine Selbstgespräche machen total viel Sinn, weil sonst will ich sie nicht führen. Weil sonst würdest du ja der höchste Wert, den ich gehört habe, war 60%. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil, wenn man sich zu sich selbst spricht, möchte man natürlich da auch Bestätigung haben. Also, man erwartet ja Bestätigung. Warum sollte man in Anführungszeichen belanglos zu sich sprechen? Und man erwartet ja von sich selbst, dass man ja. Ich habe gefragt, wie viel Prozent? Okay. Wie viel Prozent von dem, was du dir jeden Tag sagst, hattest du vergessen? Hattest du vergessen? Da muss ich kurz auflegen. Hat dein, so. Dein Telefon zu dir gesprochen? Genau. Das hatte ich irgendwie vergessen. Schande über mich. Aber wir schneiden das raus, oder? Nö, das lassen wir drin. Das lassen wir drin, ne? Gut. So, Audioprofil lautlos. Fein. So, wo waren wir? Bestätigung, nur 60% sagen, dass, wenn sie zu sich selbst sprechen, das Ganze Sinn macht oder wertvoll war. Oder also der niedrigste Wert, den ich gehört habe, der höchste Wert von Sinn war 60% Sinn, 40% Unsinn. Mhm. Und die meisten waren eher so bei 80% Unsinn, 20% Sinn bis 1% Sinn und 99% Unsinn. Das verstehe ich nicht. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja Leute, solange ihr nicht merkt, dass es 100% Unsinn ist, könnt ihr auch nicht damit aufhören. Mhm. Weil wenn es, selbst wenn du glaubst, es ist 99,9% Schwachsinn, dann tust du es immer weiter, weil du denkst, die 0,1% genau. kommen irgendwann, die sind es dann wert. Genau, genau, das ist wie beim Lotto-Spielen. Genau, und dann sind natürlich viele Leute, die das dann in der Rückschau verklären und sagen, ja, ich habe doch schon so viel dadurch gelernt. Ach. Ja? Doch. Das ist natürlich sagen die Leute das. Die Leute sagen, dass sie durch dieses Nachdenken zu ganz vielen Dingen sind. Und sie lassen völlig dabei aus, ach, das ist auch nur ein Gehirn dahinter, was selbstständig arbeitet. Und das klammern sich völlig aus. Ja? Und ich meine, dann auch schön die kognitive Dissonanz und die kognitiven Ausweichmechanismen, die dann kommen. Zum Beispiel, nachdem ich den Leuten die Frage gestellt habe, fragst du dich, sagen die, ich rede gar nicht mit mir selbst. Ja, oder sie sagen, ich rede gar nicht mit mir selbst, aber auf die Frage, fragst du dich, sagen sie, natürlich frage ich mich. Und dann sage ich, ja, aber wenn du dich selber fragst, dann heißt das doch, dass du mit dir selber redest, und sagen sie, nein, das ist nicht das Gleiche. Ja, also, und sie sind sich in dem Moment, wo sie das sagen, sind sie sich auch ganz sicher, dass das so ist. Also, sich selber Fragen stellen ist nicht das Gleiche wie Selbstgespräche führen. Ist nicht so. Okay. Ich meine, dir erscheint, ich meine, das ist schön. Ich meine, wir machen diesen Podcast sicherlich deshalb, weil du damit kein Problem hast. Aber die meisten Leute sind so. Ich meine, und ich führe dann mit solchen Leuten halt über Jahre hinweg, führe ich dann, in einem Jahr mache ich dann so ein Gespräch, dann unterhalte ich mich vielleicht nach 6 Monaten nochmal mit den Leuten, und bei den meisten Leuten dauert es dann halt so ein paar Jahre. Bis sie da hinkommen, und häufig ist es dann so, sie haben es immer gewusst. Aber das ist doch auch sich selbst belogen. Naja, ich meine, ich... Wenn sie es schon immer gewusst haben, dann haben sie es schon immer gewusst. Das sagt mir schon die Aussage. Nee, ich weiß ja, dass das nicht so stimmt, weil sie haben ja am Anfang ja genauso reagiert. Genau. Aber es ist halt das ist dann wieder ein weiterer kognitiver Ausweichmechanismus, der dann bei ihnen greift. Ja, also ich meine, damit habe ich sie dann immer noch nicht durch die Pforte der Wahrnehmung hindurchgeschubst. Ja, und sie sind auch nicht selber hindurchgegangen. Aber ich meine, wie viele Kämpfe soll ich jeden Tag führen? Ja, darum schreibst du ja auch dieses Buch, dass sie vielleicht auch mal mit sich selbst ein bisschen kämpfen können, ne? Ja, ich meine, das Schöne ist, sie können sich damit intensiv auseinandersetzen. Das Problem ist halt, viele Leute fangen es halt an zu lesen, und es bleibt dann halt irgendwo auf dem Bücherstapel liegen, gerät dann irgendwann in die unteren Sedimentschichten und wird dann halt nie gelesen. Mhm. Wird dann von irgendjemand beim Umräumen gefunden. Ach, guck mal, interessant. Und dann fängt es vielleicht mal jemand an zu lesen. Oh, das war halt gerade nicht der richtige Moment, und dann gerät es in Vergessenheit. Ja. Ja, aber im Prinzip, was ich gerne möchte, ist halt, wenn man die Art und Weise, die Argumentationslinie, wie man es Leuten erklären kann, und so, dass sie es auch verstehen. Wenn man das so hinkriegt, dass man zum Beispiel eine Stunde braucht, um das jemandem zu vermitteln, und der braucht dann meinetwegen 2 Wochen, bis er so durch oder sie es durchdrungen hat und dann auch versteht, es wäre auch gut, wenn andere Leute das erfahren. Ja. Dann könnte das viral werden und sich verbreiten. Genau, genau. Aber halt, es ist möglich, aber die Geschwindigkeit ist immer noch zu langsam. Mhm. Also für das, was ich damit erreichen möchte, also für das, was ich als Erfolg definieren würde, weil ich möchte dann selber in einer anderen Welt leben. Ich möchte nicht irgendwie eines Tages mit der Gewissheit sterben, ja, hab was Gutes gepflanzt, habe aber selber die Früchte nur in Ansätzen gesehen. Mhm. Da bin ich ganz egoistisch. Ich mache das aus purem Egoismus. Ich mache das natürlich auch aus Empathie, mhm. weil ich mag es nicht. Es macht mir ein schlechtes Gefühl im Bauch, wenn ich Leute leiden sehe oder wenn ich weiß, dass andere Leute zum Leiden bringen. Mhm. Das macht mir ein dummes Gefühl im Bauch, da Spiegelneuronen. Ich halte nichts von dem Begriff, aber gut, da greift irgendwas bei mir. Aber ich möchte ganz gerne selber diese Revolution, ich möchte es erleben. Es wäre eine Revolution und eigentlich müsste dafür niemand getötet werden. Keiner wird hoffentlich ans Kreuz genagelt oder ähnliches. Ja. Aber wie gesagt, andere Leute haben es auch versucht und die wurden ans Kreuz genagelt, im Irrenhaus totgeschlagen oder sie sind sonst was passiert. Ja. John Lennon. Ja. John Lennon, imagine all the people. Ja, genau. No countries, no possessions, nothing to die for, nur über uns nur der Himmel. Ja. Ja. Und dann kommt so ein Irre um die Ecke und der schießt ihn immer noch. Ja. Das hoffen wir natürlich bei dir jetzt nicht, dass jetzt jemand um die Ecke kommt und dich damit jetzt... Ach ja, ich meine, solange wie ich nicht gelebt habe, ist es auch nicht schlimm, wenn ich hinterher nicht mehr lebe, weißt du? Also, ja, klar. Ich bin hier und ich folge meinem Instinkt. Sagen wir es anders, meine Intuition. Mhm. Ich bin das Unterbewusste oder das Unbewusste. Ich bin nicht dieses kleine Männchen in deinem Kopf. Dieses kleine Männchen im Kopf, was das sogenannte Oberbewusstsein, das Herrenbewusstsein ist, was mich zum Supermenschen macht. Und so wie ich gekommen bin, werde ich auch wieder gehen. Und was dazwischen ist, ist meine Zeit beim Chaos Computer Club, bei den Leuten in Berlin, bei dir hier im Podcast und mit der Wahrnehmung. Weißt du, das Schöne ist irgendwie, wenn man mal die Pforte der Warnung durchschritten hat, dann es gibt diesen schönen Ausdruck von William Blake, das Ehepaar Blake, die haben dieses Buch gemacht, Die Hochzeit von Himmel und Hölle. Mhm. Das war ein atheistisches Buch Ende des 18. Jahrhunderts. Und der Titel dieses Buches, Die Hochzeit von Himmel und Hölle, hat dann inspiriert irgendwie zu den Pforten der Wahrnehmung. Also die Doors, Aldous Huxley, der halluzinogene Drogen ausprobiert hat und dann eben zu dem Ergebnis gekommen ist, Zitat aus Himmel und Hölle, wenn die Menschen die Pforten der Wahrnehmung durchschreiten würden, würden sie wahrnehmen, wie alles ist, unendlich. Mhm. Weil wir sitzen jetzt hier in diesem Raum, wenn wir in diese Richtung senkrecht nach oben gucken und einfach mal so das Gedankenexperiment machen, okay, hier ist die Decke, dann erster, zweiter, dritter Stock, dann ist irgendwann das Dach, darüber der Himmel, die Wolken, die Stratosphäre, Ionosphäre und so weiter. Und da irgendwo, also nach menschlichem Messen geht es in die Richtung zur Unendlichkeit. Nicht weit, genau. Und wenn wir nach rechts gucken, geht es zur Unendlichkeit. Und nach links, nach oben, nach unten, hier kommt die Erde, dann kommt irgendwann mal Erdkern ein Stückchen Wasser zwischen Australien und Neuseeland, unsere Antipoden, denen wir quasi auf die Schuhsohlen gucken, wenn wir durch die Erde durchblicken würden. Und dahinter der Himmel, die Stratosphäre, die Ionosphäre und dahinter die Unendlichkeit. Also in alle Richtungen ist Unendlichkeit. Und wenn man im Kopf diese Stille hat, diese innere Ruhe hat, dann hat man einen Zugang dazu. Weil der sogenannte Verstand, was die Leute ihren Verstand nennen, ihren Geist, ist viel zu klein, ist viel zu beschränkt. Und am meisten kann man es wahrnehmen, wenn es einfach nur das Gehirn ist, was das wahrnimmt. Und das ist wunderschön. Ja, das sind wahre Worte. Das ist jetzt der Punkt, ob man es... Lass uns an diesem Punkt bewenden. Dass man es, glaube ich, weil ich glaube, das ist jetzt, ich hatte zwar noch zwei, drei Fragen, aber ich glaube, das wird jetzt nicht mehr reinpassen. Ja, es bleibt dir völlig überlassen. Ich denke, das Wesentliche ist gesagt, das Problem ist, bis zu diesem Punkt werden wahrscheinlich nicht so viele Leute hören an dieser Stelle. Wir haben jetzt schon, was haben wir denn hier zeitlich schon auf der Uhr, ne? Ich denke. Wir haben gegen drei angefangen. Zwei Stunden haben wir? Ja, gute zwei Stunden haben wir, ja. Ich meine. For the record or off the record, stell deine Fragen, vielleicht schneidest du es hinterher. Nee. Okay. Ja, glaube ich, jetzt aus dem Flow-Kontext wäre es jetzt auch, glaube ich, für mich gedanklich auch dann schwierig. Machen wir mal Folgendes. Wir können ja mal hier ein Versprechen abgeben. Okay. Dass wir einfach nochmal Ich bin jederzeit bereit. Eine zweite Episode dazu machen. Ich denke, das ist jetzt auch für die Zuhörer. Da müssen, glaube ich, einige ziemlich dran knabbern, die das jetzt schon so lange durchgehalten haben. Ich glaube, das wird niemand geben, der sich das in einem Zug bis hierher anhört und nicht irgendwann komplett ausgestiegen ist. Ich vermute mal, das wird, also, okay, es gibt ein paar Leute, die kriegen das hin, aber die, vor allem Leute, die nie damit in Kontakt gekommen sind. Ja, wir gucken mal aufs Feedback. Also wir sprechen die Leute hier aktiv an, bitte mal zu Bescheid zu sagen, wer wirklich bis zum Schluss am Stück das Ganze gehört hat. Wer ist ausgestiegen? warum seid ihr ausgestiegen? Vielleicht haben wir was falsch erklärt, falsch beleuchtet oder wir reden eh die ganze Zeit nur irgendwelchen Voodoo-Schwachsinn. Das würde mich mal interessieren. Ich denke, vielleicht sollte man das Feedback aufnehmen und 2-3 Punkte davon einfach mal, wenn wir nochmal drüber sprechen, absolut, anders beleuchten. Absolut, dann machen wir ein Follow-up und wenn mehrere Leute da bestimmte Fragen bringen, können wir gerne darauf eingehen. Natürlich. Also ich bin dir super dankbar, dass du mir quasi dein Forum anbietest. Gerne. Und hat mir großen Spaß gemacht. Du warst mir ein sehr guter Gesprächspartner. Danke dir. Das kann ich nur so zurückgeben. Ja, also in diesem Sinne. Freuen wir uns für über Feedback, logischerweise. Bitte kommentieren, uns anschreiben. Wir sind beide erreichbar. Ich werde Elektras Kontaktdaten werden ganz normal in den Shownotes drinstehen. Ein bisschen über den üblichen Wege sind wir erreichbar. Und bedanken uns bei der Zuhörerschaft für die Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, dann bis bald. Bis bald, ja. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, tschüss.